Mann, das geht ja bei dir aber manchmal ganz schön schnell hier mit dem zu Ende sein deiner Musik. Ja, ja, nimm mal raus deine CD. Klau dir die nicht, nimm dir die weg, bis keine Angst haben. Hast du jetzt erwartet, dass ich irgendwas sage? Nee. Ich freue mich immer über diesen extrem gelassene Gesicht. Du kickst ja auch im Sportkanal zu viel immer Pokern oder was, wa? Oder? Dart? Na, die kicken aber anders. Du kickst die, wenn du Pokern kicken würdest. Ach so? Ja. Pokémon. Warum dreht sich das hier nicht mehr? Weil ich draufstehe. Geh mal runter. Na, jetzt dreht sich wieder. Echt? Kick mal in der Ando. Mein lieber Scholli. So. Dann werden wir hier. Was machst du denn heute? Anfangen. Anfangen machst du heute? Anfangen. Ich beschäftige mich heute mit dem neuen. Mit der neuen Weltsicht. Dass 25% der Ostler der Unterschicht zuzurechnen sind. Hast du doch mitgekriegt? Nee. Hast du nicht mitgekriegt? Jetzt, Mensch, hat der neue SPD-Vorsitzende Beckmann? Nee, Beck heißt der nur. Ist er nicht Kerner? Nein. Nee, der ist jetzt eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die hat einen neuen Begriff. Die hat nicht Unterschicht gesagt, sondern Beck hat Unterschicht gesagt. Und aber bei der Friedrich-Ebert-Stiftung heißt es Prekariat. Statt Proletariat. Die Unterschicht heißt jetzt Prekariat. Oh Gott. Und worauf bezieht sich das? Auf prekäre Lebenssituationen, prekäre Arbeitsverhältnisse. Gab's das Wort schon mal oder ist das jetzt so? Nee, ist echt eine Erfindung. Ist aber eine super Erfindung, finde ich. Prekariat finde ich eigentlich ein super Begriff. Finde ich besser als Unterschicht. Wobei Unterschicht ist natürlich auch klasse. Da haben wir ausgerechnet Unterschicht im Osten 25%, im Westen 4%. So eine Prekaria? Uiuiui. Prekariataria ist man dann. Vegetariat, Proletariat, Imperialismus. Gilt noch zu klären. Ja, ja. Einfach spiele ich heute nur Unterschichtenmusik. Also jetzt muss ich keine Angst haben, ich spiele nicht, ich mache dir keine Konkurrenz, ich spiele nicht Hip-Hop, ich spiele jetzt nicht MV, deutschen Rhapsody Berlin, spiele ich nicht. Was für eine Tendenz hast du denn ausgemacht? Du hast vorhin nur gesagt, dass du eine Tendenz ausgemacht hast. Aber nicht welche. Dass sie alle ihre Memoiren erzählen, oder? Die 17-Jährigen. Ist echt unglaublich. Mein Leben bei der Waffen-SS. Wie? Nee. Nee, warte, nee. Nein, das war jetzt nur der Sprung zu Günter Grass. Der ist völlig unglaubwürdig, irgendwie so, wenn jemand so... Naja, sag mal, was die da so singen, so glaubwürdig ist das jetzt aber auch nicht, oder? Vielleicht glaubt er das, aber ist er so. Mann. Ach, da machen die jetzt echt alle auf Memoiren? Mal an jetzt. Wie viel gibt's? Gibt's da noch mehr? Ich führe mal Unterschiedsmusik vor. Gibt's da noch? Nein. Nee, jetzt erst. Nee. Hast du mich neugierig gemacht? Du willst Unterschiedsmusik hören? Ach. Ich will wissen, was das ist. Naja, nur stimmt der. Naja, zum Beispiel Fanny van Dannen. Saufen, das kennst du? Pregi-Pop? Was ist denn das? Prekar-Pop? Wie nennt man das denn jetzt? Prekariatspop. Prekariatarier aller Länder, vereinigt euch. Diktatur des Prekariats. Im Grunde kann man irgendwie jetzt alle sofort die ganze alte marxistische Terminologie gewissermaßen aufs Neue, aufs Prekariat beziehen. Prekär. Aber du bist im Grunde auch Prekariat. Naja, nee, Prekariat bist du nicht, aber in prekären Arbeitsverhältnissen bist du. das nennt man so. Ich ja auch. Na, dass man nicht genau weiß, was morgen ist. Was wird morgen sein? Oder? Heute hat man noch einen Job gehabt. Morgen hat man zwei, übermorgen hat man wieder ja keinen mehr. Okay. Hartz IV, Hartz V, Hartz VI, Hartz VII, Hartz ab. Warts ab, kennst du noch Warts ab? Das war so ein Warzenmittel im Osten, was man immer auftragen musste. Dann ist die und dann ist irgendwie, aber der hat glaube ich nie funktioniert. Das war ja, irgendwann ist dann der Finger abgefallen. Also eigentlich war Besprechen mal glaube ich besser. Hast du schon mal Warzen gehabt? Nee. Echt nicht? Nee. Wirklich nicht? Nee. Ist doch komisch, wa? Wie sowas kommt, wie sowas nicht kommt. Gibt's sowas heute überhaupt noch? Ich hatte früher als kleiner Pieper hatte ich mal eine Warze. Schreite das auf, das könnte mal ein Thema werden. Das war, weiß ich auch nicht. Ja, meinst du? Mit Weihnachten, keine Ahnung, so Feiertag. Ob man schon mal jemand eine Warze gehabt hat? Sag mal, vielleicht eine kurze Umfrage machen? Ist ja relativ nah dran am Unterschichtenthema, oder nicht? Ach Mensch, der Kollege Langenfeld, der macht sich dann immer vom Acker, wenn es ihm zu kompliziert wird. Prekariat, will er nicht hören, ist er selber. Naja, 25%. Gibt's, Kollege Sedek, gibt's neue Meldung von der Unterschicht? Das ging ja gestern, war das doch überall. Tagesschau, Tagesthemen, Inforadio, Deutschlandfunk, Deutschlandradio, Deutschlandradio Kultur, überall. Unterschicht, Unterschicht, Unterschicht. Prekariat musste kicken. Nee, Prekariat, sagen die Glücks ja selber. Aber Unterschicht, sagt Müntefering wieder, ist so ein abgefeimter Wissenschaftssoziologenbegriff. Wobei ich denke, Prekariat ist ein abgefeimter Soziologenbegriff. Oder Unterschicht, oder? Unterschicht, sagt klar, wie es mal. Naja, ist egal. Ja, ich merke schon, will keiner mit mir reden. Aber das macht mir nichts. Das dürfte sich ja rumgesprochen haben. Wenn keiner mit mir redet, rede ich eben mit mir. Wir verstehen uns, ich verstehe mal sowieso am besten. Tag Publikum. Tag Publikum. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Working class hero, and it's supposed to be something that I sell. You can't move the product, you can't move the product without a face. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. A little sex is the cure for my despair. I check my look in the mirror. Baby, I just need a little time to wear. Man, I ain't going nowhere. Just try to fit into a fantasy. There's something happening somewhere. But it's not on MTV. You can't be the boss. You can't be the boss without a bureaucracy. That gun's for hire, when it's always pointing at me. You sit around getting older, a little hint of Bruce's new LP. I think the clarification. Cause on the streets of this town, everybody's giving up the fight. You're hungry for entertainment. Well, let's play the music, reach the album tonight. I'm dying for a distraction. I'm sick of sitting around here with my own mind. I need a rock and roll hero to put my nervous system back in line. Can't be a rock star. You can't be a star without a hit. There's something happening somewhere. The right word spreads to you near and dead. Can't start a fire. But when your hero stands there, nothing to burn. This comes for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Hey, baby. Culture Side? Culture Side war das. Wie Suicide, nur Culture Side. Das ist ja eine Platte von, weiß ich nicht, vor 15 Jahren irgendwann. Das ist im Grunde die Form, Musik zu machen, die ich gerne immer wieder predigen, Messias-mäßig versuchen würde, unter euch zu bringen. Irgendein, also so wie wir neulich Coverversion von Ring of Fire auf Altgriechisch oder auf Japanisch hergestellt haben und ihr das gemacht habt, worüber ich mich sehr gefreut habe. Die beiden Songs habe ich hier auch im Radio gespielt. Fände ich es auch ganz schön, wenn man quasi so im Background irgendeinen Song nimmt, den man dufte oder total doof findet und den aber verbessert. Genauso wie es Culture Side hier gemacht haben, Bruce Springsteen im Hintergrund laufen und dann immer noch ein bisschen rummessern, gitarremäßig im Vordergrund messern, aber sich schön auf die Musik draufsetzen und vorne den stimmigeren, den bessereren, den wahreren Text singen. Culture Side, Bruce hieß der Song. Die Platte heißt, die gibt's sowieso nirgendwo. Die findet da nirgendwo. Die Platte heißt Techie Souvenirs of Pre-Revolutionary America. Ja, das war Bruce. So, wir beschäftigen uns heute mit und, achso, weil Langfeld unter, mit dem Prekariat. Nee, nicht so direkt. Soll ich jetzt hier rumfragen? Wer hat schon mal eine Warze gehabt? Wer fühlt sich der Unterschicht zugehörig? Weiß man ja selber nicht. Ansonsten bräuchten wir bloß irgendwie Kinder. Die Ostler sollen alle anrufen, jeder vierte Unterschicht. Die Westler sollen alle anrufen, jeder 25. Unterschicht. Wobei in Berlin ist es, glaube ich, nochmal anders gemixt. Da ist es relativ ausgeglichen. Da können wir sagen, ist wahrscheinlich jeder dritte Unterschicht. Und in Brandenburg auch nicht viel anders. Insofern, Langfeld hat eben gefragt, ja, was ist denn Unterschichtmusik? Was ist denn Unterschichtmusik? Heute wird er hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich will ich hier Unterschichtmusik spielen. Und mich mit eurer Hilfe, mit der Vorsilbe unter beschäftigen. Also wer unterbeschäftigt ist, kann dann hier anrufen. Schön, oh, das passt ja, da staune ich ja. Das ist mir quasi aus Versehen passiert. Kann hier anrufen dann. Warte, aber ich nicht rufe nur die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Sondern auch, weiß ich, unterwegs, untergewichtig, wer sich unterschätzt fühlt, wer denkt, er sei ein Unternehmer, wer schon mal unterlegen war, wer untergeben war, wer unterwegs war, kann hier genau die Telefonnummer anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Wir uns über unter. An der alten Eiche hängt über unter ist auch nicht schlecht, oder? Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Über Menschen, unter Menschen, Überschicht, Unterschicht. Das ist auf jeden Fall Unterschichtenmusik. Hören ein paar nicht so gerne, ist aber so. Da war Starkner, der sehr viel auf sich hält. Und zwar Joachim Sommerfeld. In eine Kneipe ins Falkenhagener Feld. Dort wollten sie ihn beschubsen, da er schon reichlich trank. Doch haben sie ihn eingeladen, weil er so lustig sang. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original-Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein wunderhübsches Mädchen direkt aus Haselhorst ging gerne in die Pilze, in unseren schönen Forst. Sie hat auch viel gefunden in jenem großen Wald. Heute ist ihr kleines Baby schon 14 Tage alt. Und es ist Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original-Berliner Kind. Ja, es ist Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. In Gato und in Klado am Wochenende man ist, da gibt es auch noch Viehzeug, hier riecht es noch nach Mist. Mist schwimmt auch in der Havel, doch das wird übersehen. Ich hab schon drin gebadet und fand es wunderschön, denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original-Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Ein Mann aus Hakenfelde, der hatte eine Frau. Sie war von seinem seinem Gelde die ganze Woche blau. Er war nicht auf den Kopf gefallen und hat auch nicht gepennt. Drum hat er sich so schnell es ging von diesem Weib getrennt. Denn er war Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, er war Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Jetzt fährt auch schon die U-Bahn bei uns in Siebenstadt. Das ewige Gebuddel, das hatten alle satt. Wo sie nun endlich fertig, find ich sie wunderschön. Weil jetzt auch noch mein Spandau von unten ist zu sehen. Denn ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, ein Original Berliner Kind. Ja, ich bin Spandauer, ein echter Spandauer, wo Wald und Wasser reichlich sind. Wo Wald und Wasser reichlich sind. Das ist ein schöner Widerspruch zwischen aktueller Ungerechtigkeit und dann aber doch höherer historischer Gerechtigkeit. Gerade die Spandauer waren ja eher immer so Beamten-City, immer Stadt für sich, waren wahrscheinlich alles andere als Unterschicht, aber kann ich jetzt ohnehin dafür, die Willkür habe ich ja dann doch hier Musik zu spielen, die mir nicht gefällt und die einfach dann einfach zu sagen, boah, Unterschicht kann ich ohnehin dafür, Joachim Sommerfeld. So, wir reden heute über, das ist schön, wir reden heute über Unter. Also alle Situationen, insbesondere die sich adjektivisch beschreiben lassen, die mit der Vorsilbe unter anfangen, in denen ihr schon mal unterwegs, untergewichtig, unterschätzt, unterlegen, unternehmerisch wart. Wenn ihr erfahrene Untermenschen, wenn ihr erfahrene Unterschichtler seid, dann könnt ihr praktisch hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Interessieren würden mich natürlich auch Leute, die mal, sagen wir mal, Unteroffizier waren oder Unterleutnant oder Unterwachtmeister oder weiß ich, was das da so alles gibt. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist die Stimme deines Vertrauens. Oh, volle Pulle, die Unterschicht, mein lieber Scholli. Absolute Unterschicht. Oder? Oder was? Birne. Freut mich. Das hieße ja Äpfel mit Birnen vergleichen. Er ist ein Spandauer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist aber dein, ist da dein Song, oder? Ja, selbstverständlich. Birne? Ja. Du warst doch schon mal kurz davor zu singen, oder? Ja. Ja. Sag mal, könntest du dich nicht überwinden und von diesem Song für mich eine Coverversion aufnehmen? Wie soll ich das machen? Hast du den jetzt mitgeschnitten? Nee. Ja, logisch, den habe ich das Öfteren schon mit dir. Den hast du schon mit dir. Ja. Dass du den einfach mal, könntest du den vielleicht mal genauso, Ich habe da leider kein Mikrofon. Um das, um. Ach, aber Birne, du kennst da sicher irgendjemanden, der ein Mikrofon hat. Ja, weiß ich nicht. Ob na, ich da irgendjemanden finden, fragen. Ich weiß nicht, wie man das hier anschließt. Hier ist nur. Sag mal, Birne, würdest du dich denn, vielleicht, wenn wir jetzt hier live einen Musikproduzenten fänden, könntest du dir denn vorstellen? Ich so wie ich's vorhin, Culture, hast du den Anfang gehört? Culture Side, Bruce? Ja, ja, habe ich gehört. Hier, bitte? Ja, ja, gut, das habe ich gehört. Und, das ist doch Spitzmusik, ja, oder? Springsteen ist nicht meine Welt. Aber nein, nicht Bruce so Springsteen, sondern genau Culture Side. Hör doch mal hin hier. Hör doch mal kurz hin. Oh, nur kurz. Hä? Nicht? Das war jetzt Bruce Springsteen? Und jetzt kommen die Culture Side-Typen dazu. Ja, pass auf, wir können... Halt aber die Klappe! Jetzt singt der wieder drüber. Könntest du dir vorstellen, diesen Spandauer-Song genau so zu covern? Quasi im Hintergrund läuft Joachim Sommerfeld und im Vordergrund singst du den Text etwas besser. Also nicht immer, aber jetzt, Birne? Ja, ich höre dir. Jetzt nochmal ganz ruhig. Jetzt hör mal nochmal kurz eine Minute rein. Dass du einfach mal Prinzip kapierst. Jetzt hör doch mal schön zu und versuch mal immer Bruce Springsteen und Culture Side auseinanderzuhalten. Akustisch. Jetzt singt er wieder drüber. Ja. Jetzt Bruce Springsteen. You can't move the product without a fail. Da hinten hörst du ein Original, ja, und da geht ja mal. Genau. Könntest du dir vorstellen, dit irgendwann mal zu bringen oder was? Ja, nicht irgendwann mal, sondern jetzt genau sofort. Diesen Spandauer, nicht sofort, sondern diesen, ja, ich bin Spandauer, den Song nochmal neu aufzunehmen. In Culture-Side-Manier. Na, so wie wir es jetzt eben gehört haben, mit einem, hin und wieder mit einem etwas besseren Text vorne. Ich weiß ja, dass wir beide Brüder des Geistes sind. Könntest du dir das vorstellen, ja, oder nicht? Ja, ich könnte mir das vorstellen. Sollen wir dir jetzt einen Musikproduzenten besorgen? Nee. Warum denn nicht? Du hast ja kein Mikrofon, denke ich. Genau, ich habe kein Mikrofon. Naja, aber wenn du kein Mikrofon hast, hat vielleicht jemand anders ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät und könnte dich aufnehmen. Könnte dich producen. Du hast da schon drei Teile. Und dann bringen wir dich scheiße groß raus. Nein, darum geht's jetzt. Ach so, ich soll jetzt... Birne, sag mal, wie langsam bist du denn von KP? Du bist immer so mit dir selbst beschäftigt. Ja, nee, ich bin nicht mit mir selbst beschäftigt. Ich bin nur Unterschicht und so. Naja, das weiß ich ja auch. Ja. Unterschicht, demotiviert. Ja. Nee. Nicht nur keine Hoffnung, sondern auch keine Ahnung, oder? Voll motiviert. Manchmal bin ich Oberschicht, aber... Nicht nur kein Geld und keine Hoffnung und kein Job, sondern außerdem noch keine Kennung. Mann. Mein Jutta. Ja. Manchmal bin ich Oberschicht und dann kommt eine Zeit... Wann denn? Wie denn? Wo bist du Oberschicht? Na, um sieben bin Wenn du den Sarg runterlässt, dann bist du Oberschicht, oder? Nein, damit habe ich ja nichts zu tun. Um sieben bin ich Oberschicht. Um halb achte bin ich Unterschicht bis um achte. Dann bin ich wieder Oberschicht und dann kommt wieder Unterschicht. Birne, du spinnst. Nee, ich bin doch Dautengräber, Alter. Und ja, weiß ich doch. Ich bin die meiste Zeit unten. Ach so. Wo du oben drauf lobst, da bin ich dann unten. Ich bin in der Erde und du bist also, der hat ja gesagt, wenn der Sarg runterlassen wirst, bist du Oberschicht. Dann bin ich erstmal Oberschicht. Naja, sag doch. Aber vorher bin ich Unterschicht. Ach, Birne. Ja, Alter, ich wollte dir an für sich auch fragen, ob du die drei Teile da gekriegt hast. Ja. Ob das angekommen ist. Und? Ja, du hast gefragt, jetzt nicht zwei Fragen, eine Frage. Die erste Frage, die eine Frage habe ich beantwortet, die andere Frage beantwortet nächste Mal. Zwei Fragen auf einmal sind zu viel, Birne. Ja, echt, eine Frage habe ich beantwortet. Ja, hast du einen Fehler gemacht. Eine aber Frage habe ich beantwortet. Aber volle Pulle. Aber volle Pulle. Ja, gut. Sag aber mal, hat's dir trotzdem gefallen? Wollen wir mal einen Produzenten für dich suchen? Ja, mach das. Meinst du? Ja, und dann kannst du mich... Jetzt, warte mal, wer jetzt zuhört, wer sich zutrauen würde... keine Zeit. Nicht doch, jetzt, Birne. Ich würde dich dann zusammenbringen mit dem. Ja, aber dann auch nur am Wochenende. Ja, doch, am Wochenende. Wer sich vorstellen könnte, Birne Culture-Side-mäßig musikalisch zu produzieren mit Ich bin Spandauer, der sollte jetzt mal hier genau die Telefonnummer anrufen. Junge Leute, die sich vorstellen, die gerne Musik machen, die sich vorstellen könnten, Legendary Birne. Was heißt denn Birne eigentlich auf Englisch? Pier. Pier? Ja. P-E-A-R? Ja. Echt? Ja. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Potenzielle Birne-Produzenten, Musikproduzenten. Ja, Birne, jetzt ruft ihr da an, ich hab den Verdacht, dass... Hallo? Hallo? Willst du Birne produzieren? Nein. Naja, genau, dann bist du hier falsch. Raus ist er. Ja, klar. Sag mal, ist so eine Frage. Birne, soll ich dir mal was ganz Trauriges sagen? Ja. Es ruft gerade keiner an, der dich produzieren ja will. Willst du mir nicht Nein, ist doch schade. Ja, dann produzieren wir uns. Nein. Wieso? Nein, ich finde jetzt, du sollst... Hallo, wer ist denn da? Nee, warte mal jetzt. Ja? Birne, jetzt halt mal die Klappe. Hallo? Der Matthias ist hier. Matthias? Ja. Könntest du dir denn vorstellen, musikproduzentenmäßig tätig zu sein? Ja, na klar, deswegen rufe ich ja an. Echt? Oh, jetzt ja voll. Birne, halt doch mal die Klappe. Matthias, machst du denn selber Musik? Ja. Wie denn? Ja, mit der Band und so. Und womit? Ich hab eine Band und dann... Eine Band? Von wo aus rufst du an? Aus Wusterhausen. Oh, Königs Wusterhausen. Nicht Königs Wusterhausen, Wusterhausen. Wo ist denn genau die Leute. Das ist aber echt zu weit weg, Birne. Ja, das ist ja kein Problem. Matthias. Ich bin nicht mobil. Ja, ich bin aber mobil. Birne ist ein Spandauer. Genau, deswegen wollen wir ja den Song machen. Ne? Wenn die mal nach Köpenick reisen, dann ist das für die wie wenn du nach Australien fährst. So sieht das aus. Ja, also kann ja möglich sein, aber ich würde doch hinkommen, ist ja Altmobil. Du würdest doch hinkommen? Ja, na klar. Ehrlich? Ja. Und würdest mit Birne den Spandauer, ja, ich bin Spandauer, so produzieren, wie sich das hier, hast du vorhin auch zugehört, Culture Side? Ja, na klar, ich zugehört. Und, ist ein Spitzensong, oder? Ja, na klar, Logo. Sind so messermäßig, gitarrenmäßig überdrennen? Kannst du denn Gitarre spielen? Oder ich kann Gitarre spielen. Richtig so verzerrte elektrische Gitarre? Ja, na klar. Das ist hier richtig so? Genau so. Gib mir mal den Amerikaner. Genau so? Raus. Genau so. So muss ich das dann anhören, nur dass ihm hinten der Spandauer heult. Ja, machen wir. Ich bin der Spandauer. Ich bin der Spandauer. Boah. Genau so hinknallen muss es. Ja, genau so machen wir. Matthias, machst du so? Mach ich. Und echt? Wo soll denn das? Kann ich mich drauf verlassen? Darf ich als Sänger auch mal was dazu sagen? Du hältst die Klappe. Die Künstler haben alle Knebelverträge, die machen, was das Management sagt. Ist klar? Knebelverträge, das ist was ganz schrecklich. Ja, natürlich, Kass, du hast auch einen Knebelvertrag. Ja, du machst genau. Gerade, ey, so mündlich. Genau, mündlich, ja, und mündlich aber, gilt ey, auch. Also, zählt so, ja. Ja. Ey, das ha? Zählt. So, pass mal auf, dann würde ich euch nämlich mal rausstellen zu Grischa Sedelke und der würde euch zusammen. Ja. Zusammen. Und sag mal, Matthias, du könntest tatsächlich zu Birne hinfahren? Ja. Und der müsste aber dann... Ich bräuchte aber einen Birne, Raum. Ja, Birne, jetzt halt aber die Klappe. Ein Raum, wo ich das halt aufbauen könnte denn? Ja, das hast du doch hier. Ja, das ist doch gut. Also hier, wo ich jetzt so sitze, hier leuchten jetzt ein paar Dioden. Ja. Verstehst du? Ja. Ja. Gut, warte mal, ich hab hier noch einen, vielleicht ist, oder nee, jetzt ist er wieder weg. Jetzt haben wir ja einen. Naja, aber zwei Produzenten sind besser, denn da, dann ist die denn Konkurrenz ja nicht in Stereo aufnehmen, sondern wir wollen ja einfach. Na gut, okay, dann stelle ich euch raus und, ja, Grischa und tauscht eure Adressen gegeneinander aus und dann macht ihr mal einen schönen Song und schickt den dann per MP3 an kuttner@kuttner.de. Ja, und na, das machen wir. Kann ich mich von beiden Seiten drauf verlassen? Ja, ja, wenn das dann funktioniert. Ja, und Matthias, hast du denn auch hier Culture-Set? Hast du mitgeschnitten, dass du so einen ästhetischen Eindruck davon hast? Nee, hab ich nicht mitgeschnitten. Hast du nicht? Dann würde ich es nach den Nachrichten noch spielen. Ey, Börde, halt mal, sag mal ruhig. Dann würde ich es nach den Nachrichten noch mal spielen. Ey, komm mir nicht mehr Möglichkeit mitzuschneiden. Hast keine Möglichkeit. Aber Börde, du hast es doch mitgeschnitten. Ja, ich hab's mitgeschnitten, aber ich möchte jetzt so was wissen, wie man das macht. Das sagt er dir dann schon. Wer denn? Der Produzent natürlich. Ach so, der Produzent sagte das, der Produzent Matthias. Ja, Matthias, ich muss ja sagen, ich muss mich ein bisschen drauf vorbereiten. Du hast jetzt mit einem Künstler zu tun, der ein bisschen langsam vom Copy her ist. Da musst du ganz vorsichtig sein. Matthias, da muss er ganz vorsichtig sein, der dreht manchmal ein bisschen frei und so. Sein. Der hat dann von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber du sagst ihm das dann schon. Gutmütig ist er schon. Gutmütig ist er, aber ansonsten ein bisschen wie Künstler eben so sind. Ja, völlig schräg. Ja. Völlig daneben. Okay? Ja, dann setze ich euch jetzt beide mal raus und der Kollege Sedelke gibt euch wechselseitig die Telefonnummer, ja? Ja. Okay, tschüss Birne, okay, tschüss Matthias. So. Oh, war das wieder ein Stress. Mann, Kinder, die Unterschicht bei Laune halten, das ist aber auch kein Vergnügen. So, dann hören wir jetzt erstmal im Grunde so ein Mann-zu-Frau-Dialog, der eigentlich tendenziell eher ein Unterschichtendialog ist, hier aber irgendwie französisch chansonmäßig quasi geadelt. Charles Aznavour besingt seine Olle. So komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön, wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst. Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen mit deiner schlampigen Figur. Gehst du mir gegen die Natur? Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen lebe ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um. Ja, früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein, mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um. Dein Haar, da baumeln kreuz und quer die Lockenwickler hin und her und schiefe Hacken obendrein. Wie fiel ich nur auf sowas rein? Vor meinen Freunden gibst du an und stellst mich hin als Hampelmann. Das bringt mich nachts sogar in Traum, im tiefen Schlaf noch auf den Baum. Ich hab gedacht, du hast mich lieb, als ich für immer bei dir blieb. Wenn du nur still wärst, das wäre schön. Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Bei Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Du bist doch schließlich meine Frau, doch werd ich nicht mehr aus dir schlau. Zeig mir doch, dass du mich noch liebst, wenn du dir etwas Mühe gibst, mit einem kleinen Lächeln nur. Und du auch was für die Figur, dann hätt ich wieder neuen Mut und alles würde wieder gut. Sei doch ein bisschen nett zu mir, damit ich dich nicht ganz verliere. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick, wie ich am Abend zu dir kam und dich in meine Arme nahm. An meinem Herzen, das wäre schön, da lass dich gehen, da lass dich gehen. Charles Aznavour. Es ist eine experimentelle Mischung aus Wer wird Günther Jauch ohne Millionär? Gotcha ohne Knarren und Romy ohne Klopfen. Und es ist wieder da. Es ist wieder da. Das Fritz-Kneipen-Quiz mit Tommy Walsh. Ganz klar. Jede Woche Donnerstag woanders. Kommenden Donnerstag im Rabu in Berlin-Friedrichshagen. Aber immer ab 22 Uhr. Mehr Infos fritz.de. Kneipe gegen Walsh. Fritz. Und das hört man. 22.31 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Die USA und die Europäische Union haben Nordkorea zum Stopp seines Atomprogramms aufgefordert. Ein weiterer Atomtest werde zu einer verstärkten Isolierung des kommunistischen Regimes führen, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington. Auch die EU-Außenminister forderten das Land auf weitere Atomtests zu verzichten. Die von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen sollen in Europa so schnell wie möglich umgesetzt werden. US-Präsident Bush hat ein umstrittenes Gesetz zum Umgang mit Terrorverdächtigen unterzeichnet. Es erlaubt der Regierung, mutmaßliche Terroristen vor Militärtribunale statt vor ordentlichen Gerichte zu stellen. Folter wird verboten und unter Strafe gestellt. Der Präsident kann jedoch Methoden zulassen, die in der regulären Justiz unüblich sind, zum Beispiel Schlafentzug und Unterkühlung. Außerdem haben Terrorverdächtige keinen Anspruch auf einen Rechtsbeistand. Der Flugzeughersteller Airbus hat angesichts der Krise erste Sparmaßnahmen beschlossen. Das Unternehmen trennt sich von 1.000 der rund 7.000 Leiharbeiter an deutschen Standorten. Außerdem werden Überstunden an die Beschäftigten nicht mehr ausbezahlt, sondern auf einem Zeitkonto gutgeschrieben. Der Flugzeugbauer kann den A380 wegen Fertigungsproblemen nicht rechtzeitig ausliefern und musste deswegen milliardenschwere Umsatzeinbußen hinnehmen. Island will trotz internationalen Verbots wieder kommerziell Wale jagen. Das Fischereiministerium gab 30 Zwergwale und 9 Finnwale zur Jagd frei. Schon morgen können die ersten Walfänger auslaufen, hieß es in Island. Island hatte den Walfang 1989 eingestellt. Seit 2003 dürfen die Tiere zu wissenschaftlichen Zwecken getötet werden. Naturschützern zufolge sind die Finnwale vom Aussterben bedroht. Und zum Sport. Die Eisbären Berlin stehen im Viertelfinale um den deutschen Eishockeypokal. Sie gewannen bei den Kassel Huskies mit 5:1. Wetter. Die Nacht bleibt meist sternenklar. Allerdings wird's auch sehr kalt. Die Temperaturen sinken auf 4 bis minus 2 Grad. Morgen dann wieder heiter und trocken bei Werten von maximal 17 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz, wir haben keine Meldungen für euch und wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Sidelke. Warum soll ich einen Ton machen bei Wale? Demokratische Wale, bin ich doch mal voll dabei. Wir haben unsere Bleibe da draußen bei der Wirtin Wundermild. Das Haus hat leider noch kein Nummernschild, dafür hat es Komfort. Im Fenster fehlt die Scheibe, doch sonst fehlt nicht das Allerkleinste da. Zwei helle Zimmer, Küche, Loggia, WC und Korridor. Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im grünen Zuhaus. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, das macht uns wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Das Huhn heißt Tante Frieda, den gab man einen zweiten Schönheitspreis von wegen eines Riesenhühnereis, das wog ein Viertelpfund. Die Gans heißt Tante Ida, die hat Migräne und verdaut nicht gut. Der Tierarzt meint, das liegt bei ihr im Blut. Doch sonst ist sie gesund. Wir zahlen keine Mieten mehr, wir sind im grünen Zuhause. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und bis hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und bis hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Am Sonntag hat man Gäste, da spielt man einen flotten Dauerskat. Die Damen baden im Familienbad. Doch das kommt selten vor. So Mittag folgt das Fest. Da gibt's ein super feines Festiné, Gemüseplatte à la Stülpchensee, nach Mittag steigt ein Chor. Wir zahlen keine Miete mehr, wir sind im grünen Zuhaus. Wenn unser Nest noch kleiner wäre, uns macht das wirklich nichts aus. 1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinat und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg. So, die lustigen Unterschichtler waren mit. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich will mich mal ein bisschen oberschichtmäßig ausdrücken. Die heutige Sendung soll beschäftigt sich eigentlich mit präpositionellen Untersituationen. Wer sich mal in einer präpositionellen Untersituation befunden hat, kann gerne hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Eine präpositionelle Untersituation wäre eine Situation, die die Vorsilbe unter nötig hat. Also, wenn man irgendwann schon mal unterwegs war, Unternehmer, unterlegen, unter vier Augen, dann kann man, wie gesagt, die Telefonnummer hier anrufen. Man kann sich aber auch, wenn man hier nicht durchkommt oder nicht zu Worte kommt oder sich jetzt hier nicht in so ein kopfentziehendes Wortgefecht begeben will, man kann sich auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, der ist halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Hallo. Birne? Zwei Fragen habe ich an dir, ja, dazu kam ich vorhin nicht. Eine. Und du hast vorhin Frage. Schon, du hast gemerkt, dass ich nur eine Frage beantworte und sie ist aber schon beantwortet, Birne. Ich will ja nur wissen, ob es dir gefallen hat. Börne, nächste Woche. Was? Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Hey, hallo. Hallo, wer bist denn du? Markus. Markus. Wie geht's? Ja, spitze. Alles klar? Wirklich? Erwartest du da jetzt eine Antwort? Und was würde dir die Antwort weiterhelfen? Wenn du mich fragst, alles klar. Wenn ich sage, ja, alles klar. Oder wenn ich sage, nee, nicht alles klar. Was wäre denn für ein Unterschied? Wenn es nicht so klar wäre. Ja, was wäre denn dann der Unterschied? Ja, du hast gefragt. Dir muss doch die Antwort weiterhelfen. Wenn du verstehst, was ich meine. Jetzt muss entweder ist bei dir alles klar oder ist bei dir alles scheiße. Aha. Ja, alles scheiße. Jo. Na, siehst du, jetzt hast du dich immer drin geritten. Markus, heißt du und Markus? Worum geht's heute eigentlich? Oh, sag mal, das habe ich doch eben die ganze Zeit erklärt. Ich habe gerade das Radio eingeschaltet. Nee, du hast gerade angerufen und jetzt hast du wahrscheinlich das Radio eingeschaltet. Ich finde, erst Radio einschalten. Verstehst du? Erst Hirn einschalten, dann Mund anschalten. Mhm. Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen üben, oder? Also schlag mal jetzt hier ein Nee, nicht so aus dem Stand. Ich unterhalte mich ja lieber mit Leuten, die vorher ein bisschen was überlegt haben. Hast du dir schon überhaupt mal was überlegt in deinem Leben? Ja. Was denn? Na, was aus meiner Zukunft wird. Na, was denn, und? Klingt nicht so, als ob du was überlegt hättest, sonst würdest du jetzt nicht mit R anfangen. Mit R fängt man an, wenn man gerade überlegt. Du überlegst jetzt, du hast dir das vorher noch nicht überlegt. Das ist so ein breites Thema, da gibt's so viel. Ja, ja, das sagt man auch immer, wenn man ja nicht zu sagen weiß. Das stimmt ja nicht. Natürlich, das ist so ein weites Thema, das ist irgendwie, das kenne ich auch, na, erzähl mal. Da könnte ich aber 10 Fälle von nennen, na, nenn noch mal 3. Drei Fälle? Genau so ist es. Na, ich habe jetzt so die Struktur beschrieben, ich habe jetzt gerade strukturalistisch gesprochen. Verstehst du, auf so einer Art Metaebene, möchte ich mal sagen. Na, oh, Marco. Ich mach mal weiter, wa? Du kannst dich mal hinsetzen, dich konzentrieren, genau zuhören, vielleicht nochmal ins Bad gehen, Hände waschen, bisschen, genau, total konzentriert zuhören, sehen, was aus den Gesprächen wird und dich dann einklinken, wenn kannst du siehst, was du wirklich zu sagen. Ja, ja, genau. Das war auch, da bin ich auch irgendwie irre scharf drauf. Da bin ich irre scharf drauf. Hallo? Hallo? Hallo, wer bist du? Sebastian. Hallo, Sebastian. So, von wo aus rufst du an? Aus Angermünde. Aus Angermünde. Warst du schon mal irgendwie unter? Und also wenn, vor allem unten. Wie? Also ja, nee, nicht unten, sondern unter nein, als Vorsilbe. Also mehr unter wie alles andere geht ja immer nicht. Stimmt. Also das. Aber jetzt müsstest du dich, sagen wir mal, unterscheiden zwischen unterwegs, untergewichtig, Unternehmer, unterlegen, unterschätzt, unterdrückt. Na, sagen wir mal so, also das ist noch gar nicht so lange her, das war beim AFI-Konzert letzte Woche, vor 2 Wochen, ne, bei euch in der Fritz-Studios. Ja. Ich war vollkommen unter. Wie denn unter? Na, aber unter ist jetzt nur die Vorsilbe. Du musst jetzt irgendwie... Ja, ja, es ging ja los. Also ich war ja erst unterwegs zum Fritz-Konzert. Ja. War dann praktisch unter vielen Leuten. Ja, ja. Und war dann vollkommen unterwürfig. Wieso denn? Weil da eine junge Frau gewesen ist, deren Untertan ich fast gern gewesen wäre. Du gerne gewesen wärst? Von der du jetzt aber nicht weißt, wer das ist? Und die du hiermit dazu auffordern möchtest, sich aus ihrem Versteck herauszubegeben. Du, das wäre eine gute Idee, weil ich habe die Bollmann-Börse verpasst. Ja. Die Woche danach. Was ich aber eigentlich nur sagen wollte zu dem Wort unter, ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass unter meistens negativ besetzt ist. Also meistens, so guck mal, wie du vorhin gesagt hast, unterlegen. Naja, klar, natürlich. Wobei man könnte sagen, über ist ja genauso. Also das eine ist zu viel, das andere ist zu wenig, oder? Das ist wohl wahr. Also es bezieht sich ja immer auf so eine Norm, auf so normales Gewicht, untergewichtig. Schön rumliegen, unterlegen sein. Ja, aber untergewichtig ist doch auch scheiße. Ja, sag doch, ja, ja. Du frierst und klapperst, wenn kalt ist und... Ja, wobei überlegen ist ganz schön, wa? Also sowieso, als Verb ist es toll, als Adjektiv ist es auch toll. Wenn man überlegen ist und wenn man... Vielleicht überlegt ja jetzt die junge Frau auch, wer ich bin. Ja, aber wie könnten die das rauskriegen? Oh. Wollen wir das jetzt echt dafür nutzen? Gibst du mir die Gelegenheit? Gibst du mir die Naja, aber ich mach dir keine Hoffnung, aber... Nee, ach, die meinten ja auch. Die gehört ja auch zur Unterschicht dazu, dass sie nicht nur keine Ahnung, sondern auch keine Hoffnung haben. Na doch, Hoffnung ja. Die Unterschicht muss ja Hoffnung. Nee, aber laut dieser Studie hat die nicht mal mehr Hoffnung. die Unterschicht. Ja gut, die haben ja meistens auch noch keine Arbeit, kein Geld, keine Aussichten und keine Hoffnung. Ja, wenn ich jetzt das Fenster aufmache, habe ich auch keine Aussicht, weil es ja dunkel ist. Wir zahlen keine mehr. Genau. Aber Hoffnung hast du noch. Zum Beispiel die junge Frau zu treffen. Na klar. Gut, na pass auf, die war blond. Ja, sind ja die meisten. Joi, nein, echt? Scheiße, oder? Man, hättest du dir nicht irgendwas Spezifisches aussuchen können? Eine, die so altrosa war oder so? Ja, du warte doch mal, du lässt mich doch nicht aussprechen. Ach so, nein, entschuldige. Also ebenfalls mit einer blonden Freundin da, in einem A-Klasse Mercedes, Berliner Kennzeichen. Eine Blonde mit einer blonden Freundin in einem A-Klasse Mercedes? Oh, das schränkt ja, das ist ja nicht Unterschicht, oder? Aber jetzt, pass auf, jetzt kommt die Sache, war das extrem, nee, das ist wahrscheinlich Mittelschicht. Ja, und du, wie würdest du dich denn einschätzen? Auch eher Mittelschicht? Auch eher Mittelschicht, aber aus der Unterschicht hochgearbeitet. Untere Mittelschicht? Nee, aus der Unterschicht. Aus der Unterschicht hochgearbeitet in die Mittelschicht? Genau. Das heißt, du bist Selbstständiger? Auch. Und FDP-Wähler? Nein. Nein. Hör auf, jetzt schränken. Du kommst schon wieder vollkommen von der Frau weg. Ach so, naja, natürlich. Ist auch nicht meine Frau, ist ja deine. Sei doch froh, dass ich davon wegkomme. Nein, wäre ja schön, wenn. Ja, hättest du denn Interesse daran, dass ich an die rankomme? Nein, nicht du. Siehst du, na sag doch. Also insofern ist doch schön, wenn ich wegkomme davon. Gut, na, da bist du auch wirklich nicht mehr in dem richtigen Alter für, oder? Sag mal, du fliegst gleich raus. Nee, okay, ich rechne jetzt. Erfolg macht sexy. Das ist wohl wahr. Und große Fresse macht auch sexy. Das stimmt, deshalb muss ich jetzt mal ganz still sein, weil sonst kann ich ja sexy sein, wie ich will, du schmeißt mich trotzdem raus. Ach so, nee, mach ich aber nicht. Also was soll ich noch sagen, dass er wunderbar tätowiert war, und zwar bunt, und zwar wie aussah, ziemlich ganzkörpermäßig, und... Ach du Scheiße. Ja, ich habe auch mal 2-3 Mal rüber geguckt, habe aber den dummen Fehler gemacht, beim Rausgehen nachher sofort zu meinem Handy zu greifen und zu fragen, wie in die Eisbären gespielt haben. Und da ist die dann an mir vorbeigehuscht und war verschwunden. Eieiei. Aber was könnte die denn jetzt machen, wenn die dich jetzt hört? Ey, was könnte die machen? Die könnte... Die könnte sagen, den Typen anrufen, never! Ja, die könnte sie auf alle Fälle machen. Die könnte sie natürlich machen. Aber wenn sie das nicht machen wollte, was könnte sie denn dann machen? Ich könnte ja zum Beispiel eigentlich mal eine Mail an herz@fritz.de schicken, oder? An wen? Herz? @fritz.de. Herz wie Niere, oder? Ja. Wie Magen, das innere Organ gewissermaßen. Herz. Genau. herz@fritz.de. Na, war das nie so? War doch so, was? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich habe ja auch schon hingeschrieben, da wurde ja nicht veröffentlicht. Ach so, naja, dann nutzt es ja auch nicht, weil es nicht veröffentlicht wird. Das ist so wahr, ich kann nicht auch schlecht meine Telefonnummer sagen, das funktioniert ja auch nicht. Genau, aber ich könnte dich ja rausstellen zum Kollegen Sedelke. Da freut er sich immer, wenn der so der Kontakthofsbereichsbeamte ist, dann hinterlässt du da deine Nummer, und wenn das Herzchen anruft, dann... Also nochmal ganz wichtig, wie gesagt, blond, sie war Beifahrerin in diesem A-Klasse Mercedes. Blond Beifahrerin, Ganzkörper tätowiert und A-Klasse Mercedes mit Berliner Kennzeichen. Genau, AFI-Konzert vor 2,5 Wochen. AFI-Konzert vor 2,5 Wochen. Also da kann er eigentlich, der muss ja wissen, wer das ist, oder? So viel. Das wissen wir, weil wir waren ja so viele Leute nicht. Ja, gut. Das war der lange Mensch, der mit seinem grünhaarigen Kumpel unterwegs war. Also mein Kumpel hat einen grünen Flat, und ich denke, das ist recht gut wiederzuerkennen. Langer Typ mit grünen Haaren, okay. Nein, mein Kumpel hatte die grünen Haare. Ja, ein langer Typ mit einem grünen Kumpel an der Seite. Ey, Wahnsinn, genau. Genau, ich stelle dich jetzt raus zu Grisha. Mach dir keine Hoffnung, aber wenn die junge Frau zuhört, dann soll sie den nicht nachlassen und hier anrufen, und dann muss sie sich gar nicht mit mir unterhalten. Ich würde dann gleich weiterleiten. Die würde dann sagen, ich will den süßen Typen da kennenlernen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Na, dann danke ich dir für den Anruf. Und du dankst mir für meine Hilfsbereitschaft, oder? Alles klar. Und wenn du Kontakt zu ihr aufnimmst, Kutner, dann wäre das unter aller Sau, oder? das wäre unter aller Sau, genau. Ja, unter, sowas von unter. Sowas von unter. Keine Bange. Tschüss. So, ich muss dich ja hier rausstellen, genau. Unterschichtmusik, Körper der Einfalt. Schon öfter mal gespielt, aber heute passt das erst so richtig. Und dann geht's weiter hier. We'll Ich gehe jeden Morgen vorhin aufstehen aus dem Haus. Ich kipp mal in die erste Bahn. Ich komm schwer rein, ich komm schwer raus. Ich brauch einen Schlaf mir aus der Lunge und einen Kaffee in Gemüt. Und einen Popel aus der Nase, wenn das keiner sieht. An Zeitungsstand nestel ich nach kleinem Geld. Und ich kick an der Bassett, was passiert so in der Welt? Und dann stoß ich nochmal auf und dann stoß ich in Horn. Und dann stoß ich in den Kittel und dann wird der Tag geboren. Und dann schweif ich nach dem Besen. Ohne Besen nie gewesen. Und dann flieg durch die Gänge. Und das Zimmer und der Dränge. Und ich wehe und ich wische. Und ich dampfe und ich zische. Und ich quer mal mit dem Dreck. Ihr macht einen Hin, ich mach'n weg, ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Ich mach hier sauber. Panne Mark. Meine ganze Belegschaft, die ist freundlich zu mir. Selber machen sie mir gern und so brauchen wir hier. Und spendieren wir mal einen Kaffee und eine Pause und ein Wort. Sam Angst, ich höre auf, Sam Angst, ich gehe hier fort. Und ich reife nicht mehr an einen Besen, als wäre der Besen nie gewesen. Und fehle nicht mehr durch die Gänge. Und lass hier Dränge, sind hier Dränge. Und höre auf mit denen ihr Wische. Und ihr Dampfe und ihr Zische. Und quer mal immer mit dem Dreck. Ihr macht mir hin und keiner weg, ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Ich mach's sauber. Ich mach hier sauber. Doch überleg ich mir den Zauber, das wird ja niemals richtig sauber. Aber das ist mal ganz derselbe Dreck, das krieg ich niemals richtig weg. Aber das ist mal ganz derselbe Dreck, ihr macht ihn hin, ich mach ihn weg. Und ich quäl mal mit dem Dreck und krieg ihn niemals richtig weg, ich mach sauber. Hey. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Genau, hallo, wer ist denn da? Hallo, hier ist Kerstin. Hallo, Kerstin. Mhm. Sag mal, bist du die? Die blonde A-Klassen-Beifahrerin? Ich bin zwar blond, aber ich fahre keine A-Klasse. Nee, aber die ist ja auch nicht gefahren, die ist ja nur beigefahren. Na, ich bin auch nicht beigefahren. Du bist auch nicht beigefahren, ach schade. Das wäre doch schön gewesen, wenn ich jetzt zwei Menschen hätte zusammenführen können, oder? Ja, vielleicht. Kerstin. Ja. Heute geht's um Untersituationen. Ja. Das hast du mitgekriegt. Das habe ich mitbekommen, ja. Unterwegs, unterschätzt, unterdrückt, unterlegen, untergeben, Unternehmer, unter vier Augen, untergewichtig, Unteroffizier. Mhm. Okay. Du bist wahrscheinlich nicht Unteroffizier. Ich bin kein Unteroffizier. Ach, schade, das wäre so schön, mal mit einem Unteroffizier zu reden, wa? Wie das so ist, wie man sich so fühlt als Unteroffizier oder Unterleutnant. Was bist denn du? Also ich dachte, Kerstin. Ja, ich genau. dachte immer, ich gehöre zur Mittelschicht, aber da habe ich so festgestellt, ich gehöre wohl doch zur Unterschicht. Wieso hast du gedacht, dass du zur Mittelschicht gehörst? Ach, mir ging's eigentlich ganz gut soweit, aber wenn ich mal so... Was ist denn, ja, mach mal, bleib mal ruhig mal dabei. Was ist denn Mittelschicht? Gut gehen? Was heißt denn gut gehen? Ja, Mittelschicht ist so psychisch gut gehen? Nee. Nee, na auch finanziell. In finanzieller Sicht gut geht, ja? Wenn's mir finanziell gut geht, geht's mir auch psychisch gut. Ehrlich? Ja, also ich finde schon, dass Geld so ein bisschen... Du bist gewissermaßen mit 5 Euro glücklich zu machen. Ja, mit 5 Euro, also ich brauche nicht viel Geld, aber ich brauche heutzutage, macht mich Geld auch glücklich und zufrieden. Mhm. Und ja, eine Zeit lang ging es mir recht gut, aber ich muss mal so feststellen, dass ich dann wohl doch irgendwann auch recht schnell auch zur Unterschicht gehöre. Aber was war denn der Unterschied zwischen der Zeit, in der du dich noch als Mittelschicht empfunden hast und jetzt, wo du dich als Unterschicht empfindest? Ja, ich habe gut Geld verdient, ich konnte jedes Wochenende weggehen. Als was denn? Was hast du denn gemacht? Ich bin Handwerker. Naja, ja, du warst Handwerkerin und bist Handwerkerin. Ja. Und was ist dann der Unterschied zwischen früher, als du noch Mittelschicht warst, und heute, als du wohl Unterschicht bist? Na, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie sie uns mit dem Euro beschissen haben, dass ich ja nun doch mittlerweile weniger Geld in den Taschen habe, oder ja, ich habe ja weniger Geld und krieg dafür auch nur noch... Hast du weniger Geld oder hast du das Gefühl, dass du weniger Geld hast? Ich habe schon das Gefühl und ich habe weniger Geld. Also wenn ich mir das durchrechne, habe ich auf jeden Fall auch weniger Geld, ja. Ja, und was denkst du so prozentual, wie viel? Was ich weniger habe? Ja, 10%, 20%. So 20-25% halt schon weniger, ja. Und da, diese 25% machen jetzt den Sturz in die Unterschicht aus? Ja, auch. Was denn noch? Wie, was denn noch? Was die Unterschicht? Nee, auch? Weil du gesagt hast, ja auch. Na, ich habe gesagt, ich habe dich jetzt gefragt, ob diese 20% Geldunterschied. Ja, naja, gut, ich habe weniger, aber ich bezahle auch für jedes bisschen, was ich mir hier anschaffe, auch immer mehr. Ich meine, das wird hier alle teurer, da brauchen wir uns auch nicht vormachen. Mm. Und ich gebe dir heute 10 Euro, ich meine jetzt sind 20. Aber sag mal jetzt mal, warte mal, sag mal ganz ehrlich, ist die Butter teurer geworden? Oh. Reden wir jetzt nur darüber, ob die Butter teurer geworden ist? Naja, aber nee, na, was meinst du denn jetzt mit teurer geworden? Na klar, ist auch die Butter teurer geworden. Ich glaube nicht. Ach. Also jetzt mal, bist du dir sicher, dass die Butter teurer geworden ist? Das stimmt nicht. Also ganz klar ist ja, Friseur ist teurer geworden, Gaststätten sind teurer geworden. Aber so andere Sachen sind nicht eigentlich teurer. Also Butter ist nicht teurer geworden. Die Mehrwertsteuer wird hier Na, ist ja noch nicht. Laufen, also naja, nee, du hast... Nee, aber Tabaksteuer wird warte mal. Angesetzt. Ja, na, also, jetzt muss man mal auseinanderhalten. Die Mehrwertsteuer wird doch erst erhöht. Also ist ja jetzt noch nicht. Ist ja richtig. Euro gibt's ja jetzt schon 5 Jahre. Ja. Also insofern kannst du dich jetzt nicht darauf entschuldigen, dass im nächsten Jahr die Mehrwertsteuer erhöht wird, dass du heute darunter leidest. Ich meine, hier wird BVG wird erhöht, die Mieten werden erhöht, meine Betriebskosten, alles, was dazugehört, das wird ja alles erhöht. Also habe ich auch weniger in der Tasche als bis vor 3 Jahren. Und deine Preise sind die gleiche geblieben? Meine Preise welche? Na, du bist doch Handwerkerin. Ja, nee, meine, ich muss mich ja natürlich dieser Marktwirtschaft auch irgendwo anpassen. Also du bist auch teurer geworden. Ja, nein, mir bleibt ja auch nicht anders übrig. Aber das verstehe ich nicht. Alle klagen darüber, dass alle teurer wird, weil sie selber teurer werden. Aber dann ist doch, wenn alle teurer werden, dann wird auch keiner teurer. Also meinetwegen, ich brauchte den scheiß Euro nicht. Ich bin ja gezwungen worden, den so anzunehmen, wie er ist. Aber ich muss ja auch mehr ausgeben. Deshalb muss ich auch versuchen, wieder mehr Geld Aber nimmst du auch mehr ein? Ja, und wenn ich allen Leuten alles schenken könnte. Nee, aber warte doch mal. Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber du nimmst mehr ein und gibst mehr aus. Nee, ich nehme... Gibst mehr aus und nimmst mehr ein. Nee, ich nehme weniger ein. Warum denn? Aber deine Preise sind doch höher gegangen, hast du gesagt. Weil sie höher gehen müssen. Ich muss doch an den Staat, ich muss ja hier immer mehr abdrücken. Ja doch, aber nimmst auch mehr ein. Na und es bleibt plus minus null. Naja, wenn es plus minus null bleibt, dann ist es doch nicht weniger geworden. Dann ist es doch genauso viel wie vorher. Nein, für mich nicht. Na wie, aber... Kerstin, du machst es immer aber auch nicht leicht. Na entweder oder. Entweder plus minus null oder weniger geworden. Für mich ist es weniger geworden. Na, aber du hast ja eben gesagt, plus minus null. Oh, gut. Ist es wirklich weniger geworden? Nein, ich wollte jetzt nur... Nein, aber warte mal, aber jetzt kannst du ihn verstehen, mal. Alle Leute klagen mal, sagen mal, alles schlechter, alles schlechter. Wenn man dann mal genau nachfragt, dann fühlen sich alle schlechter, aber es ist jetzt nicht unmittelbar schlechter. Also in deinem Fall jetzt nicht. Also wenn du jetzt sagen würdest, du hast vor 3 Jahren richtig einen Job gehabt, jetzt hast du ja keinen Job mehr. Du hast vor 3 Jahren 2000 Euro im Monat gehabt, jetzt hast du Hartz IV. Dann würde ich sagen, okay, ist ein deutlicher Unterschied. Mhm. Aber du sagst jetzt, du glaubst, dass die Butter teurer geworden ist. Du sagst, alles wird teurer, du bist auch teurer geworden. Mhm. Plus, minus null. Also eigentlich ist es genauso wie vor 3 Jahren. Nee. Nur, dass du dich nicht so gut fühlst dabei. Nee. Doch, aber hast du aber eben gesagt. Ja, ich... Kerstin. Aha. Klar, krieg ich irgendwie jetzt, seitdem Euro ist, krieg nur halb so viel Geld. Ja, naja, gut, das wissen wir ja nur. Ja, aber andererseits muss ich sagen, die Butter kostet auch halb so viel. Also die Butter ist wirklich nicht teurer, aber ich leide jetzt nicht unter den Butterpreisen. Ich rede ja auch nicht, die Butter ist ja auch für mich nicht und zum Friseur lebensnotwendig, nicht. Aber lebensnotwendig. Für mich schon, was ist denn lebensnotwendig? Ist es, für meine Miete zahlen zu können, lebensnotwendig ist es, hier auch mal ein bisschen Kultur zu genießen und alles. Aber sag mal, Miete zahlen kannst du. Ja, naja, sicher. Na, ich versuche schon, meine Miete hier zu zahlen, ja klar. Ja, versuchst du oder zahlst? Du musst, also du merkst irgendwie, also entweder präzise oder nicht. Zahlst du oder versuchst du zu zahlen? Na, ich zahle. Ich muss du ja zahlst, zahlen. Das ist schön. Na, musst du nicht. Wir zahlen keine Miete mehr. Ja. Also ich zahle Miete. Was ist nur schlechter geworden? Was schlechter geworden ist? Ja, alles. Na, alles. Oder? Na, aber sag mal, fällt dir nicht auch, wie alt bist du, Kerstin? Fast 35. Fast 35. Hm? Dass die Leute aber seit 100 Jahren sagen, dass es schlechter wird? Ja, das sagen die bestimmt schon, haben sie schon vor 1000 Jahren gesagt. Glaubst du, dass es vor 100 Jahren besser war? Nee, also das möchte ich nicht behaupten. Würdest du lieber 1906 als Handwerkerin arbeiten? Nee. Gut. Oder 1946 ist auch nicht so ein attraktives Datum, man. Na gut, das war Kriegsende. Ja. Jo. Na gut, da haben sich das alles aufgebaut, aber sie haben es ja auch geschafft. Naja, da haben sie irgendwie noch Kaffee aus Rüben gekocht. Na ja. Haben sie auch geschafft. Na siehst du, bau da auf, schaffst du das auch. Na klar, sicher. Sag mal, du bist du eine Unterschicht oder nicht? Nee, du bist immer noch Mittelschicht. Kerstin, mach dir nichts vor. Naja, aber wenn ich das ganze andere Elend auf der Straße sehe, finde ich das alles schon erschreckend. Na, aber dann weißt du doch, dass du Mittelschicht bist und dass du nicht Unterschicht bist. Na, wie's ich, na, ich verstehe aber nicht, aber warum gerade die Mittelschicht immer denkt, sie sei Unterschicht. Na, ich weiß, na, wo. Während die Leute, denen es ja wirklich am Arsch sind, die ja jetzt aber von denen gesehen werden, wie du oder wie ich, bin ja auch Mittelschicht. Dass man sich dann die Mittelschicht, die die anderen sieht, selber als Unterschicht fühlt, das ist immer komisch, oder? Na, ich habe eine Menge Freunde auch, die jetzt halt nicht so viel geht. Das sind Hartz-IV-Empfänger. Ja. Und die haben mir was voraus. Und was haben die dir voraus? Das ist eine Sache, die haben mehr Freizeit. Weil ich gehe 40, 50 Stunden die Woche arbeiten. Sag mal, das ist jetzt aber doch ein bisschen zynisch, muss ich sagen, oder? Nee. Na, die Freizeit kannst du doch alle mal haben, wenn du willst. Nee. Natürlich. Na, ich, nee, aber ich, jetzt ich steht ja, dir doch, ja jetzt steht dir doch völlig frei, Hartz-IV zu werden. Ja, und schön Freizeit zu haben. Krieg nicht auf der Reihe, weil ich gehe auch gerne arbeiten. Ja, gingen die vielleicht auch, oder? Ja, auch. Na, ja, ich würde gerne was von meiner Arbeit abgeben, so ist es nicht. Ja, ja, das ist klar. Von der Arbeit würde man gerne was abgeben, vom Geld nicht so gerne. Da, vielleicht machst du das andersrum, vielleicht gibst du denen was von deinem Geld ab. Mach ich außerdem, also mach ich auch so. Ich bin da schon sozial sehr arrangiert, ja. Ja? Mhm. Aber doch, eine Unterschicht oder Mittelschicht? In der Unter... Wo? Was? Du. Ja. Unterschicht, Mittelschicht. Na, irgendwo so dazwischen. Irgendwo so dazwischen? Mhm. Aber dir geht's ja gut. Fährst du in Urlaub hin und wieder? Selten. Warum? Warum? Weil ich dafür Geld nicht habe. Was machst du berufsmäßig? Das will ich jetzt nicht sagen. Na doch, sag doch mal. Nee. Warum denn nicht? Einfach Handwerk. Einfach Handwerk? Aha. Handwerk. Handwerk. Töpfern. Na, knapp daneben. Knapp daneben. Ja, man, das ist schwierig, wa? Ich hab deswegen so gebohrt, weil ich finde, man muss es dann schon präzise auseinanderhalten. Man muss sagen, klar findet man das alles scheiße und ungerecht und schrecklich. Aber man muss doch wenigstens sich selber immer noch beschreiben können als jemand, den es noch nicht ereilt hat, wenn es ihn noch nicht ereilt hat. Ja, aber trotzdem. Wenn ich jetzt so tue, als ob ich Hartz IV bin, dann ist es doch irgendwie nur noch verlogen, dann stimmt es doch nicht. Kann ich gar nicht sagen, dass ich Hartz IV bin. Und sicher ist mein irgendwie halt auch nicht gestiegen in den letzten 10 Jahren, aber trotzdem kann ich sagen, eigentlich geht's mir noch irgendwie angesichts dessen, wenn man, gerade wenn man sich umschaut, geht's mir noch eigentlich danke.

etwas lernen und etwas leisten, gut verdienen, anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen, ordentlich was auf die hohe Kante legen und im Übrigen das alles nicht übertreiben, damit man genug Zeit und Muße hat, sich der weiß Gott angenehmen Seiten, die es ja auch noch gibt, des Lebens zu erfreuen. Wenn das jedermann täte, und wenn ich noch hinzufügen würde, außerdem noch SPD wählen und die Gewerkschaft stützen, dann wäre die Gesellschaft besser dran, als sie bisher war. Bundeskanzler und Kettenraucher Helmut Schmidt war denn. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, liebes Prekariat, wir... Da muss ich, wir sind ja bei Wikipedia schon drinne steht. Muss ich gleich mal kicken. Prekariat, das ist ja mein toller neuer Lieblingsbegriff. Für alle die, die damit nicht anfangen kann, liebe Unterschichtler. Hey, ist SPD-Slang, kann ich ohne dafür. Wir reden heute über Unter. Wann ihr schon mal, wann ihr schon mal richtig unter wart? Also unterwegs oder Unternehmer oder unterlegen oder Unterleutnant. Wer irgendwie schon mal, jetzt wir müssen nicht über Unterschichten reden, damit die sieht man ja Tag für Tag, aber wer in anderer Art und Weise, auch vielleicht in bestimmter qualifizierter Weise unter war, der kann gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo. Hallo. Wer ist da? Paul. Paul? Ja. So, Paul. Ja. Sag mal, sind immer noch Ferien? Nee, hab Urlaub gerade. Du hast Urlaub? Ja. Wovon denn? Na, ich bin momentan Azubi. Azubi? Ja. Hat man da schon Urlaub? Heißt das bei Azubi? Bei Azubis hast du dann schon Urlaub? Ja, keine Ahnung. Wie es bei anderen in der Ausbildung ist. Bei mir ist es halt so. Wohin wirst du denn ausgebildet? Na, ich werde zum Schiffsmechaniker ausgebildet. Und ich arbeite unter... Schiffsmechaniker? Ja. Boah. Na, pass auf. Und jetzt kommt es unter. Ja. Ich arbeite unter Deck. Also in der Maschine. Nicht schlecht. Jo, Mann. Jo, Mann. Was machst du denn da? Naja, alles, was man so machen muss. Wir hatten... Naja, jetzt mal ganz ehrlich. Da ich kein Schiffsmechaniker bin und total selten unter Deck arbeite, ist es für mich natürlich eine fremde Welt und würde mich grundsätzlich schon mal interessieren, was man da unter Deck macht. Na, also wenn ich was kenne, dann unter der Decke praktisch, aber nicht unter Deck. Nee, unter Deck, in der Maschine, auf dem Schiff. Ja, in der Maschine, nee, an der Maschine. Naja, ja, an der Maschine. Aber und im Maschinenraum. Ja. Deswegen, ja. Also im Grunde bist du so, musst dann an der Maschine warten oder reparieren, ja, oder? Instand halten sozusagen, ja. Und wenn dein starker Arm es will, steht dann die Maschine still? Wenn was ist? Wenn dein starker Arm es will, steht dann die Maschine still? Nein, nee, dazu muss man ja bloß einen Knopf drücken, da braucht man ja nicht mal einen starken Arm. Ach so, naja, aber wenn man die jetzt richtig lahmlegen will, wie würde man das machen? Zucker in den Tank oder? Ja, zum Beispiel. Aber da brauchst du ziemlich große Mengen, weil wir haben ja auch 100.000 Kubikmeter Tanks. Ja, aber was würdest du machen, wenn jetzt einer Zucker einen Tank macht? Würdest du das merken? Nein, ich glaube, das würde man schon merken, weil dann alle zuhören. Ja, die Frage ist, ob du das merkst. Mann würde das möglicherweise merken, vielleicht der Meister oder was, aber ob du das merken würdest? Ja, das würde auch ziemlich komisch riechen, meinst du nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja selten unter Deck. An der Maschine, naja, wo Zucker im Tank ist. Ein paar Sachen, die sind halt immer gleich. Wenn man in den Maschinenraum reinkommt, das riecht komisch, dann stimmt irgendwas nicht. Ach so, echt? Ja. Aber wenn es unkomisch riecht, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, nee, ist auch keine Garantie, oder? Wenn es normal riecht, heißt es noch nicht, dass alles normal ist. Doch, eigentlich. Naja, wenn es komische Geräusche macht, dann ist es doch nicht normal. Ja, ja, gut. Aber Geräusche sind ja, riecht man ja nicht. Ja, ja, also wenn, ja, keine Ahnung. Wollen wir uns mal nicht vormachen, oder? Wann hast du das letzte Mal an Geräusche gerochen? Ich weiß es nicht. Hier draußen ist es auch kälter als nachts. Stimmt, genau. Ja. Mensch, Paul. Wie lange machst du das schon? Na, jetzt genau ein Jahr und ein paar Monate. Ich bin jetzt seit 2 Monaten zu Hause und hab nichts zu tun. Wieso das? Naja, ich war ein halbes Jahr weg für die Firma und jetzt hole ich mein Wochenende nach sozusagen. Also hab da ein halbes Jahr durchgearbeitet. Ein halbes Jahr durchgearbeitet und jetzt 2 Monate nichts? Ja, nee, und jetzt habe ich... Und wo warst du denn da weg für die Firma? Also ich bin zwischen Spanien und Afrika hin und her gefahren. Oh, das ist aber auch nicht schlecht, oder? Ja, hat schon Spaß gemacht. Also da möchte, das schaff ich als Erwachsener nicht. Und da bist du noch Azubi und fährst schon immer zwischen Spanien und Afrika hin und her? Ja, naja. Aber du bist ja die ganze Zeit unter Deck. Im Grunde ist unter Deck wie in Königs Wusterhausen, oder? Genau, die ganze Zeit bloß Krach und Neonlicht. Schöne Scheiße. Oder? Nee, aber, man hat so ein tolles Gefühl, ey, Afrika, geil. Aber eben, leider haben die in Afrika nur Neonlicht immer und ist total duster. Und bist du da auch immer mal rausgekommen? Naja, eigentlich haben sie uns ja einmal erzählt, das ist nicht mehr von der Seemannsromantik und so. Denn man liegt bloß noch ein paar Stunden im Hafen, aber bei uns ist halt Afrika. Wir haben 1 Monat gewartet, dass wir reinkommen, also reinfahren durften in den Hafen. Also habt ihr dann die ganzen 1 Monat auf dem Wasser rumgehangen? Ja, ja. Aber baden gehen kann man ja da nicht, war dann ist ein Schiff zu hoch, dass man wieder hochkommen könnte, oder? Naja, nee, du hast ja ein Freiboot, also geht ja 4 Meter erstmal runter ins Wasser, dann kommst du ja nicht mehr hoch, musst die Lotsenleiter runterlassen. Ja, ja, meine ich genau. Und? Ja. Seid ihr da mal baden gewesen? Naja, wir sind einmal reingefallen sozusagen, als wir mit dem Rettungsboot raus waren. Wir müssen das ja auch ab und zu alle, also jeden Monat mal testen, ob das funktioniert alles. Und dann zwinkert man sich so zu und lässt sich reinfallen, jetzt mal. Weil baden gehen darf man ja nicht. Aber man darf sich ja mal rein, also man kann ja mal reinfallen aus Versehen. Ist ja eine Sicherheitsübung und das überwacht ja der Kapitän und so. Oh, das ist doch aber grobe Scheiße, oder? In Afrika sein und nicht baden dürfen? Na, wir sind ja dann, haben auch 16 Tage im Hafen gelegen teilweise und jeden Abend raus. Wir müssen ja dann auch weiterarbeiten, auch im Hafen. Aber dann, wenn man mal einen guten Tag hat und dann der Chef sagt, ja okay, das geht, der leitende Ingenieur, heute kannst du mal ein bisschen früher gehen, dann haben wir uns mal da die Gegend angeguckt. Ach ja, nicht schlecht. Was muss man denn machen, um so eine Ausbildungsstelle zu kriegen als... Das ist gar nicht so schwer. Also. Nee? Nee, musst du bloß halt eine Reederei raussuchen und eine Bewerbung hinschreiben. Es gibt nicht so viele Leute, die zur See fahren, also nicht mehr. Früher war es auf jeden Fall mehr. Zur See fahren oder zur See fahren wollen? Ja, genau, die zur See fahren wollen. Also da fehlt es jetzt... Also du würdest jetzt jemanden, der, sagen wir mal, gerne quasi auch Automechaniker werden wollte oder irgendwie sowas, so handwerksmäßig, würdest du ihm sagen, ey, bewirb dich bei irgendeiner Reederei als Schiffsingenieur, Schiffsmechaniker? Ja, am besten im Westen, Genau, schöner Reim, am besten im Westen. Norden, Norden, Osten, Süden, Westen, am besten ist im Westen. Nee, weil hier im Osten, da kommst du erstmal nicht so weit rum und kriegst nicht so viel Geld. Ja. Das stimmt, im Osten, da kommst du bestenfalls nach Rumänien, oder? Oder nach Klaipeda, oder? Ich kenne bloß ein paar Leute, die halt im Osten angestellt sind und die fahren so um Rügen rum. Also, guter Tipp. Eher im Westen, eher München, Hochseeflotte. Ja, genau. Genau. Ach, guck mal, und was hast du für einen Durchschnitt gehabt, dass man mal eine ungefähre Vorstellung hat? Abitur. Was für ein Abitur? Ich habe Abitur, ja. Abitur. Mit 3,1. Mit 3,1. Ist also ja jetzt auch nicht so prickelnd. Also ja, für ich hab mich so durchgeschlängelt, ich habe immer so ein bisschen mitgemacht und dann... Für Medizin hat es nicht gereicht. Ach, wer will denn Medizin studieren? Na, weiß ich, und ja, vielleicht jeder Leute, die Medizin studieren wollen. Ja. Oder? Da kann man sich vorstellen, dass sie Medizin studieren wollen. Genau. Ja. Und was hättest du denn auch studieren wollen vielleicht? Naja, nee, eigentlich hatte ich keinen Bock mehr auf weiter auf dem Arsch sitzen und nur irgendwas schreiben. Ich wollte jetzt arbeiten und Geld kriegen. 13 Jahre halt in der Schule reicht erstmal aus. Und kriegst du denn da jetzt auch Geld? Ja, es geht. Also für eine Ausbildung ist es sehr gut. Und wenn dann deine Ausbildung fertig ist, hast du dann auch... Chance, weiter unter Deck, immer zwischen Afrika und Spanien hin und her zu pendeln? Naja, ich hoffe, und dich ins Wasser fallen zu lassen? Nee, ich komme noch weiter hinaus, hoffe ich mal. Also, jetzt danach muss ich erstmal 1,5 Jahre studieren und dann bin ich Ingenieur. So. Und das war jetzt aber mit den Bewerbungen war einfach so hingeschrieben und angenommen, oder wie? Ja, also vor allem, meine Eltern haben ja die ganze Zeit gleich nach dem Abitur angefangen. Nee. Noch ein Jahr davor haben die angefangen rumzustressen, im September oder so, und ich habe im Januar angefangen. Sehr gut, das motiviert doch einen jungen Menschen, oder? Ja, hat dir ein bisschen geholfen, aus dem Arsch zu kommen. Ach, das, weißt du, da gibt es jedes Quartal neue Bewerbungen sozusagen. Kannst du dich das ganze Jahr über bewerben, dann musst du nicht September oder so anfangen. So super, rund um die Uhr bewerben. Ja. Bewerbung to go quasi. Nicht schlecht. Und dann wurdest du angenommen und jetzt bist du da und bist relativ glücklich. Ja, also ich würde es nochmal machen, wenn ich die Wahl hätte. Super, Paul, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Ja? Dann auch gleich noch eine fetzige, fast ins Seemannshafte gehende Musik für dich. Echt? Tschüss! Ja, haut rein. Ciao. Tennessee Ernie Ford, You Load 16 Tons. Ist schon, glaube ich, so ein Seemanns-Schiffsentladesong eigentlich, oder? Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ein Song aus der Zeit, als es Prekariat noch Proletariat war, Tennessee Ernie Ford mit 16 Tons. So, wir reden hier über Situationen, in denen ihr schon mal unter wart, Unterleutnant unterwegs, Unternehmer unterlegen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hallo? Hallo? Hallo? Na, nehmen wir den nächsten. Hallo, wer ist denn da? Hey, Kuttner. Hallo, wer bist denn du? Lukas. Hallo, Lukas. Dann Kuttner. Guten Abend. So, unter. Ja, also ich habe über unter nachgedacht. Und ah, sehr schön. Das klingt immer so gut, wa? Über unter nachgedacht. Ja, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mehr über bin. Dass du mehr über bist? Aber das kann man spiegeln. Überdrüssig, überflüssig. Nee, überfordert. Überfordert. Und ich bin unterdrüssig. Bist du dir sicher? Ich kenne, also jetzt mal ganz ehrlich, meine Erfahrung mit Leuten, die sagen, sie sind überfordert, ist, dass die tendenziell eher unterfordert sind. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß es nämlich selber nicht genau. Pass genau. Auf, ich bin überfordert. Zumindest kommt es mir so vor. Inwiefern? Na, ich habe, die Woche ist 7 Tage, ja? Und ich komme 5 Tage die Woche um 15 Uhr nach Hause. Das ist ja schon mal beneidenswert. Andere Leute kommen um 17 Uhr nach Hause. Hast ja, du schon mal 2 Stunden Vorsprung? Dann geht's ja erst richtig los. Bis 15 Uhr habe ich nämlich Schule. Ja. Dann habe ich eine halbe Stunde Zeit, um zu essen. Dann muss ich montags, oder muss ich nicht, aber möchte ich, montags muss ich zum Schulchor danach, das heißt, ich aber warte doch mal, gerade du musst doch nicht, sondern nee, dann ist, nicht, aber nee, ist ja aber dann ist 15 Uhr, kommst du aus der Schule, dann hast du eine halbe Stunde zum Essen, das ist halb 4. Ja. Und dann ist der Tag offen. Und dann stellst du fest, du möchtest eigentlich ganz gerne zum Schulchor gehen. Nee, ist doch super. Ich bin da ja mehr oder weniger jetzt verpflichtet. Ich bin da jetzt seit der 7. Na, du möchtest doch aber, oder? Ja, ich möchte es ja, aber ich, na, ich dann möchte, ist doch toll. Ich möchte ja alles. Ich habe 7 Tage die Woche, habe ich was zu tun, oder 6 Tage die Woche. Na, sei doch froh. Ich möchte tatsächlich alles machen, aber ich habe für dann, ich will noch viel mehr machen. Na, mach doch. Na, das geht ja nicht. Na, wie lange geht denn der Schulchor? Was würdest du denn gerne noch machen? Na, ich bin um 20 Uhr, bin ich, ja, 19:30 bin ich mit Chor fertig, oder um 19 Uhr. Jetzt geändert und dann fahre ich nach Hause, dann muss ich noch Hausaufgaben machen oder meinetwegen noch mal was essen und dann muss ich schon in die Haier. Sag mal, das Essen begreifst du aber auch total als Pflichtübung, wa? Ja, aber wenn ich nicht. Ja, aber zur Not würde ich sagen, ey, dann lass ja erstmal eh ein Essen ausfallen. Nee, das Essen ist was ganz Wichtiges bei uns in der Familie. Guck, wieso na, denn? Nee, wir sitzen, bei uns gibt es. Wir jeden Morgen. Mit Tischgebet und allem? Nee, kein Tisch, das haben wir auch hier, Tischgebet. Aber wir sitzen gemeinsam am Tisch und wenn das mal nicht so ist, dann. Und ist es schön? Dann wird er ausgeschlossen für den Rest des Tages. Ist es schön? Na, ist. Sag mal, du beschwerst dich darüber, dass dein Tag mit schönen Sachen gefüllt ist. Und jetzt beschwerst du dich darüber, dass der Tag gefüllt ist. Nee, ist so mit tollen Sachen gefüllt, aber... Ist doch super. Viel, viel tollere Sachen. Was denn noch? Was wäre noch toller als Essen? Na, zum Beispiel, ich habe jetzt... Nächsten Dienstag habe ich Geburtstag, 24. Wann hast du Geburtstag? Dienstag, 24. Ja, pass auf, ich komme um 15 Uhr aus der Schule wieder. Dann nein, da musst du erst mal essen bis 16:30, ist klar. Genau, und um 4 Uhr habe ich meine Fahrstunde, Fahrschule. Geh mal an, weil du Fahrerlaubnis machen willst, möchtest, genau. Weil du Fahrerlaubnis machen willst. Ja, ich will. Genau, ja, schrecklich. Ja, weiter? Aber ja. Dann habe ich so eine Stunde Fahrstunde, dann habe ich wieder eine Stunde Zeit und dann habe ich eine Stunde Theorie. Und dann ist Duster und ich kann wieder in die Haie. Wie alt bist du denn? Na, ich bin 16. Also ich das heißt, du musst jetzt um 8:30 ins Bett. Nee, ich höre dann noch du schau mit und Mutti und Vati, guckst du noch ein bisschen Tagesschau. Dann wird nochmal ausgewertet, was da der Irre in Nordkorea, Kim Jong-il, wartet nur eine Atombombe oder nicht. Und dann aber ab ins Bett. Ja, also mehr oder weniger im Bett. Im Bett lese ich dann noch eine Stunde. Mann, oder Lukas, halt hast du nicht das Gefühl, dass es dir scheiße gut geht? Ja, es geht mir scheiße gut. Ja, sag ich doch. Aber warum sagst du das nicht? Ich bin trotzdem unter Druck von meiner eigenen Überforderung. Das hat ja was mit mir selber zu tun. Nein, über ja nicht. Und allein, dass ich feststelle, dass ich selber, also allein ich in meinem Kopf überfordert bin, obwohl ich... Du hast echt so ein Luxusproblem. Ja, meine ich ja. Ich bin verwirrt oder so vielleicht. Ja, nee, umgekehrt, dir geht's zu gut. Ja, vielleicht. Aber ja, wenn es dir ein bisschen, schlechter ginge, ging es dir besser wahrscheinlich. Ja, vielleicht. Ich würde sagen, wir streichen als erstes mal den Geburtstag. Oder? Dann geht's ja besser. Ja, vielleicht. Also am Geburtstag habe ich mich schon gefreut. Aber ich ärgere mich, dass ich da keine Zeit für habe. Ach so. Dann habe ich aber schon meine Theoriestunden. Die sind jetzt, meine Theorie ist sowieso bezahlt. Das heißt, ich würde da irgendwie... Gerne. Du ärgerst dich, weil du dich darauf gefreut hast. Nee, du freust dich, weil du dich geärgert hast. Naja, ja. Ja, irgendwie. Alles. Ist ein Ärger, oder? Aber das ist das allein, dass man da schon darüber nachdenkt. Gut, und wie sieht's denn Dienstag aus? Dienstag musst du dann Sprechfunk hören? Oh, wieder keine Zeit, oder? Nee, ich muss ja nicht hören. Ja, sag doch. Musst du alle nicht. Musst ja Fahrschule nicht machen. Musst ja nicht Geburtstag feiern. Musst ja nicht. Nee, es muss ja nicht. Ich muss auch nicht zur Schule und so, aber dann würde ich ja hier, ich wäre bestimmt nicht glücklicher, wenn ich... Ja, genau, dann würdest du aber blöde werden. Aber du weißt doch, Glück ist dumm sein und Arbeit haben. Sag ich doch immer wieder, sag ich schon seit 10 Jahren. Ja, ich... Insofern geht's dir doch danke. Ja, es gibt mir schon, also ich sag, ich kann Danke sagen auch, aber dann ärgere ich mich darüber, dass ich eben kein Danke sage. Du ärgerst dich, dass es dir gut geht. Naja, also es geht mir schon, es geht mir wirklich gut. Also ich kann mich nicht beschweren, aber... Ja, sag doch, du kannst dich nicht beschweren, aber das ist so ein Ärger. Du würdest dich so gerne beschweren. Du würdest dich so gerne beschweren, aber du kannst dich nicht beschweren, ist das ein Ärger. Ja, und das unterdrückt mich auch. Das ist doch eine Frechheit. Ja, scheiße. Ja, schrecklich. Oh Mann. Ekelhaft. Ja. Widerlich. Eklig, ja, genau. Total unangenehm. Oh, da kann man doch verrückt werden. Ja, allerdings. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin wahrscheinlich depressiv oder so. Genau. Ich danke dir für den Anruf. Ich bin so glücklich. Ja, gut, nur noch eine kurze Sache. Ja. Und zwar wolltest du ja Burning Ring of Fire haben, wa? Genau. Auf Lateinisch. Ich habe mich da jetzt dran gesetzt, aber ich mit einem Kumpel zusammen. Und zwar aus der Parallelklasse. Ja. Und haben jetzt ein bisschen Text und Gitarre geübt und singen gemacht und so. Super. Aber es ist noch nicht fertig. Wir haben allerdings etwas, bevor ich mit dir, das war glaube ich vor 3 Wochen oder so. Ja, ja, ja. Dann waren Ferien dazwischen. Und bevor ich das richtig angerufen habe, hatten wir schon ein Projekt gestartet. Ja. Und das war aber ein Hörspiel. Ah ja. Und das ist jetzt mehr oder weniger fertig und das würde ich auch gerne schicken. Ach so, dann schickst du mir jetzt MP3 oder so. Genau, ich habe bei deiner E-Mail kuttner@kuttner.de. Genau, kommt an. Gut. Super, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, bitte, danke. Auch. Ja, bitte, danke, tschüss. Ciao.

mir steckt der Müll im Blut, Mensch. Ja, Faser, Wasser, Müll, Mensch, du. Peter Jacobi mit Müllmenschenblues und wir hören jetzt erstmal den Zusammenschnitt von David aus der letzten Sendung und dann jetzt hier weiter. Der asoziale Start in die Zukunft. 58. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 29 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken, was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also gingen wir zu Bernds kurz vor der Eröffnung stehenden Kneipe, dem Hartz-IV in Charlottenburg, das auch Jürgens neuer Arbeitsplatz werden sollte und für das er sich auch gleich ein Geschäftskonzept überlegt hatte, nämlich, dass sich Leute Musik wünschen könnten, die wir dann gemeinsam vortragen würden, und zwar als Band mit dem Namen Three of Hearts, wobei Jürgen schnell gewisse Zweifel kamen, die der Anfang von vielleicht ganz normalen bandinternen Streitigkeiten waren, die unter anderem dazu führten, dass wir überlegten, ob wir den Radiosender, den ins Leben zu rufen wir gedachten, nun in der Kneipe oder draußen an der frischen Luft betreiben sollten, an die wir auch gingen, um sofort Zeugen einer Tabakladen-Razzia zu werden. Wollen die denn auf einmal so? Aber ich glaube, jetzt kommt da jemand raus. Jetzt aber, den kenne ich doch. Ah, Wolle! Das gibt's doch nicht. Was macht der denn da? Zack und weg ist er. Knast wahrscheinlich. Oh, ist das eine Scheiße, oder? Kannst du aber laut sagen. Oh. Was machen wir da jetzt? Tja, ich weiß nicht, ob man da viel machen kann. Oh, man könnte ja hinterherfahren vielleicht und kicken, wo er hingebracht wird. Na super. Willst du ein Taxi nehmen oder was? Ah, ich wieso nicht. Und dann befreien oder wie? Von wo denn? Naja. Fragen über Fragen, du siehst, es ist nicht so einfach. Also man könnte ja zum Beispiel wenigstens ein bisschen Trost spenden oder so. Naja. Wie könnte denn jetzt ein Trost aussehen? Naja, man könnte ja zum Beispiel sagen, dass es einem selber nicht unbedingt so viel besser geht. Naja, wegen bitte mit der Situation, so. Mit welcher? Naja, mit einer Gesamtsituation. Mit deiner? Ja. jetzt nicht der Zustand der Welt interessiert dich einen Dreck, der Zustand des deutschen Gesundheitssystems ist dir jeder auch am Arsch vorbei, du bist jetzt mit dir beschäftigt. Na ja, also klar. Ja, ist ja auch richtig. Ja, klar. Ja, so viel, man muss sich auch hin und wieder mal Zeit für sich selber nehmen. So sieht's aus. Genau. Wie sieht denn deine Gesamtsituation aus? Was ruft denn da deine besondere Unzufriedenheit hervor? Naja, also... Fangen wir mal gesundheitlich an. Naja, gesundheitlich geht's mir eigentlich ganz okay, ja. Gesundheitlich alles okay? Ja. Gut, finanziell? Naja, mein Saisonjob, der ist, und das Hartz IV kriegt noch dazu, und naja. Hast du ein Auto? Ja. Oh Gott, du Armer. Ist aber oben in der Uckermark. Na, wat, und fährt das? Naja. Keine jetzt große Sorgen, wann hast du TÜV und sowas alles? Na, in 4 Jahren, ich hab da so eine Sonder-TÜV-Dings da. Also, gesundheitlich läuft's, beruflich läuft's, also Auto fährt. Da frag ich mich, wo brauchst du jetzt Trost? Naja, die ist ja, danke, die ist ja super. Ich hab da nicht gesagt, dass ich Trost brauche, sondern hier alle Wolle. Ja, da hat er allerdings recht. Ja. Ach so. Aber ich könnte ihm ja von meiner Situation erzählen vielleicht. Ja, nee, das sieht auch scheiße aus. Wieso denn? Mir geht's gesundheitlich nicht besonders gut. Ich hab keinen Job und kein Auto. Hast du denn so eine Bahncard? Ja, eine Bahncard habe ich natürlich schon, aber... Du lernst gerade auf Hartz IV? Ja, und gerade wenn man schon mal gearbeitet hat, dann ist das gar nicht so leicht. Was heißt denn, du hast gearbeitet? Ja, weißt du doch, bei Karstadt, du hast es vergessen. Ja, aber da hast du doch absichtlich gekündigt, hast du erzählt. Ja, und? Ah, dann hast du da nicht beschweren, dass du jetzt arbeitslos bist. Gut, dann wird Wolle eben nicht getröstet. Na, ich meinte doch nur... Soll ich da mal anrufen? Ey, Mann, wieso denn du? Genau, jetzt sag nicht, du hast Liebeskummer oder sowas. Liebeskummer? Ja, könnte ja sein. Bei dir wisst man Liebe ist gewissermaßen die Petersilienkrümel auf der Kartoffelsuppe. Das sind die Sahne auf der Erdbeertorte. Ja, aber ich muss sauer sein. In der allergrößten Not frisst der Teufel die Wurst doch ohne Brot. Denn was zeichnet jetzt deine Person aus, dass du meinst, ein hohes Trostpotenzial zu haben? Volle Ostler. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Cuando voy al trabajo, pienso en ti, por las calles del barrio, pienso en ti, cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti. laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. De una historia sin saber el fin. Victor Jara, Cuando voy al trabajo, den Song, der eher dem Proletariat als dem Prekariat zuzurechnen ist. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also wir reden heute hier über Situationen, in denen ihr euch irgendwie untervorkamt. Unterlegen, unterdrückt, unter Schicht, unter Offizier, unter vier Augen, unter Leuten, unter Deck. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wer bist denn du? Das ist der Felix. Hallo, Felix. Hallo, Kuttner. Von wo rufst du an, Felix? Aus Berlin. Aus Berlin. Ja. Das ist die Hauptstadt des Prekariats. Und Deutschland, glaube ich. Ja, und Deutschland, genau. Ja. Wie alt bist denn du? Ich bin 16. Ach, kann man denn da schon richtig unter sein? Da ja, hat man noch das Leben noch vor sich. Kann ich mal loslegen? Sweet Little 16, ja. Also ich bin zum Beispiel ich wohne im ersten Stock. Sprich, ich habe ca. 8, 9 Familien, die über mir wohnen. Darum also, denke ich, bin ich schon mal ganz schön unter. Ja, aber ist doch schön, wenn man unter Menschen ist, oder? Ja, unter Menschen ist immer schön. Naja, sag ich doch. Also bist du ja, nur weiß Gott. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, wer oben wohnt, kann das ja nicht von sich behaupten. Nee, weniger, stimmt. Siehste? Gut, okay. Also erstmal nichts, worüber zu klagen wäre. Nee, ja. Ja, ja. Aber. Ah, wissen Sie was, ich kann nicht klagen. Pff, oh. Ja, gut, nee, schon gut. Gut. Ja, vorhin hat Urina angerufen, der darüber geklagt hat, dass er nicht klagen kann. Nee, ich kann ja gar nicht genug klagen. Der Paul war das. Ja, der hat ja auch geklagt wie Sau. Aber hast du immer entkräftet. Konnte aber eigentlich nicht klagen. Na, dem ging so danke, dass man sofort mit dem hätte tauschen wollen. Ach so. Ja. No. Na und Felix, dir jetzt bisher aber ohne ganz gut, oder? Immer schön unter Menschen? Ja, ich musste einmal aber auch, also... Nein. Anders, ja. Doch, ehrlich? Ja, ja. Ist ja unglaublich. Hört man ja ganz selten so eine Geschichten, wa? Ja. Ich musste zum Beispiel immer im Doppelstockbett. Nein! Mir und mein Bruder musste ich immer im unteren dunklen Bett schlafen. Auch noch? Ja, auch noch. Ja, im ersten Stock und dann am Doppelstockbett unten? Nee, das war damals noch im Marzahn im 8. Ach so! Naja, dann hat sich so ausgeglichen. Also dann ist jetzt gewissermaßen, was früher das Bett war, ist jetzt die Wohnung. Ich auch immer noch unter Menschen. Ja. Ja. Ja. So, und ansonsten? Ansonsten? Unterdrückt irgendwie, unterlegen. Und wo, was? Unterzuckert, unterdrückt, unterlegen, unterschätzt. Unterschätzt täglich? Ehrlich? Ja. Wobei denn? In der Schule wahrscheinlich nicht, oder? Da bist du wahrscheinlich eher überschätzt, wenn es heißt Hefte raus, Klassenarbeit oder zur Tafel gerufen wirst. Nee, ich glaube, die Leute halten mich für dümmer, als ich eigentlich bin. Weißt du, weil oder sagen wir mal so, du hältst dich auf jeden Fall für klüger, als die Leute dich halten. Ja. Ja, und was du jetzt wirklich bist, das weiß keiner, oder? Das steht irgendwo in Gottes großem Buch verzeichnet. Falls es das gibt. Ja, falls es das gibt. Wieso halten dann dich die Leute für dümmer, als du bist? Ja, wenn man, und wenn man so, das war, wenn man so. Also, das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie dumm bist du wirklich? Aber jetzt erstmal zur ersten Frage. Ja, die war welche noch gleich? Warum die Leute dich für dümmer oder inwiefern die dich für dümmer halten, als du bist? Naja, vielleicht aufgrund meines Erscheinungsbilds. Wieso? Weil du so dumm aussiehst? Ja, das wie sieht man denn da aus? Wie ich aussehe? Ich bin groß, ich habe ein gelbes T-Shirt an. Oh, ist das schon mal dumm. Und ich habe braune Haare. Oh, groß, gelbes T-Shirt und braune Haare. Ganz dumme Sache. Ganz dumm gelaufen. Hast du für ein T-Shirt an? Ja, keins. Doch, ein schwarzes. Ja, gar keins wäre ja auch. Naja, ist ja Radio. Ja, naja, ihr könnt ja auch, sagen wir mal, ein schönes Geschäftshemd haben mit einem ordentlichen Schlipsknoten, dann hätte ich kein T-Shirt. Ja, ein Kuttner auf Sendung T-Shirt bräuchtest du. Wieso? Warten, dass da drauf steht auf Sendung? Ja, auf Sendung. Na, aber ich bin auf Sendung, da brauche ich doch kein T-Shirt. Vielleicht vergisst du es zwischendurch. Nee, ich nicht. Also wenn, dann wäre es ja eher möglicherweise, dass es jemand anders vergisst. Ja. Aber dem würde ich ja schon gehörig ins Wissen reden. Ich werde gerade von meinem Freund gestört. Ja? Er ruft mich gerade an, Lukas. Der hat er aufgelegt. Der ist, glaube ich, auch in der Leitung. Der will bestimmt, dass ich jetzt sage, nimm den mal rein. Ach so, nee, mach ich aber nicht. Nee, wieso auch? Ja, wieso auch? Wir unterhalten uns doch hier gerade dufte wie Bolle. Ja. Ja. Hallo. Wirst du denn eher Zivildienst machen oder gehst du zum Bund? Dann hättest du ja vielleicht die Gelegenheit, Unteroffizier zu werden. Ja. Ich würde am liebsten beides unterlassen. Schön. Warte. Ja, genau. Jetzt ruft er schon wieder an. Ja, du alter Unterlassungssünder. Ja, ich habe auch seinen Anruf gleich mal unterdrückt. Ja, hast du richtig gemacht. Ja. Ja. Ja. Aber was schwebt dir denn so vor, Unternehmer zu werden? Oder überhaupt mal vielleicht was zu unternehmen? Jetzt hast du mich hier aus der Reserve gelockt. Ja? Ja, schon. Ja, schön. Wie denn? Du möchtest mal richtig einen richtig fetten Klotzen Geld verdienen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja, sag mal, das wollen sie alle. Ja. Ja, aber die wenigsten schaffen's, oder? Ja, man braucht halt eine zündende Idee, ne? So irgendwas, was schlagartig Geld einbringt, was immer wieder kommt und niemals aufhört. Kennst du ihn? Der sowas, der so eine Idee hat? Ja. Oder hatte, bei dem es funktioniert hat? Ich kenne keinen. Ja, ach so. Und die, die Geld haben, sagen immer nur, dass sie eine zündende Idee hatten. Aber bei Zapfumzüge. Der Typ von Zapfumzüge. Was ist denn da? Ja, der fing an, irgendwie, er sagt, ich mache... Naja, aber sag mal, zu der Zeit gab's da wahrscheinlich 30 Umzugsunternehmen. Ja, aber er hat so eine schöne gelb-blaue Farbe, darum... Ach, darum meinst du? Ja, ja. Gelb-blau. Ja, gelb-blau. Naja, der FDP bringt kein Glück, wenn du mal genau hinkommst. Nee. Ja, also insofern sollten die vielleicht tauschen mit Zapf. Oder sollte Zapf für die kandidieren, oder wie es egal wird. Dann müsste sich erstmal rasieren. Das ist wobei, der hat sich, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, der hat noch nie in seinem Leben Stifte gekauft, der klaut die immer. Ja, so wird man auch. Trotzdem, ja. Aber wobei du denkst, wenn du jetzt Millionär bist und dir alle Stifte der Welt kaufen könntest, warum klaust du die dann noch? Also oder warum musst du dann Millionär sein? Dann braucht man doch ja kein Millionär sein. Er hat ja recht, Stifte liegen ja überall rum. Im Grunde muss man ja nie Stifte kaufen, oder? Man geht auf ein Amt, nimmt einen Stift mit, geht zur Bank, muss unterschreiben, nimmt einen Stift mit. Weil irgendjemand Geburtstag hat oder so und du denkst, jetzt bräuchte ich so einen richtigen Feinliner und du siehst nur gerade Bleistifte und Buntstifte rumliegen. Was machst du denn dann? Was für Geburtstage feiert ihr denn, bei dem man nur mit einem Feinliner erscheinen darf? Was das für Feinliner-Geburtstage sind, die ihr da so feiert? Nein. Also, du willst ein Bild malen oder was aufschreiben. Und dann denkst aber sag mal, mit einem Feinliner malt man doch nicht. Ja, aber da braucht man auch einen Stift für. Also wenn, dann zeichnet man. Dann also wird es bestenfalls eine Zeichnung. Ich will auch hinaus, man braucht einen gewissen Stift. Den gibt's aber nicht, weil man ja nur am Stifte ziehen ist. Hey, hallo Stift, komm mal eben her zu mir. Hey, hallo Stift. Ja. Ja, nee, ich war bloß gleich wieder ein bisschen abgelenkt. Ja. Weil du, ja. Erstmal aus dem Konzept gebracht. Ja. Jetzt, also, ja, natürlich ist klar, jemand hat Geburtstag und jetzt braucht man einen Stift. Und was hat das jetzt mit unter zu tun? Es gibt eine Bühne, wo der Chor probt und da gibt's welche, die drauf sitzen und es gibt welche, die davor und darunter, also davor und unter denen sitzen quasi. Ja. Die sitzen immer nicht auf der Bühne, sondern weiter unten. Du? Die auch noch runter. Du? Ja. Siehst du jetzt, also weil ich eben so abgelenkt war und dich aber auch abgelenkt habe, wollte ich jetzt wenigstens nur mal zeigen, womit und wo weswegen ich abgelenkt war. Genau deswegen hier. Jetzt hör mal hin. Schöne Kuhglocke. Ja. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hey, hallo Stift. Siehste? Hey, hallo Stift. Hey, hallo Stift. Hey, hallo Stift. Hey, hallo Stift. Hey, hallo Stift. Hey, hallo Stift. Geht gleich los. Also ist so gleich vorbei, aber geht doch gleich richtig los. Ja, der Sound ist schick. Der Sound ist cool, oder? Das ist schick. Hey, hallo Stift, hol mir mal eine Flasche Bier. Hey, hallo Stift, komm mal eben her zu mir. Hey, hallo Stift, fege mal die Bude hier. Hey, hallo Stift. Hey, hallo Stift, hol mal eben Klopapier. Hey, hallo Stift. Du bleibst heute länger hier. Hey, hallo Stift, bring mir noch ne Flasche Bier. Hey, hallo Stift. Das war jetzt nur wegen Stift. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, meint er jetzt wortwörtlich den Stift? Nee, der Stift war damals ein Begriff für Lehrling. Ah ja. Und Lehrling war damals ein Begriff für Auszubildender. Ah ja. Und sollte die Ungerechtigkeit anprangern, dass Lehrlinge nicht vernünftig lernen, sondern ausgebeutet werden. Ah ja. Aber heute werden sie ja nicht mal mehr eingebeutet. Nee, heute werden sie draußen gelassen. Heute werden sie draußen gelassen. Wenn sie Glück haben, unter Deck in Afrika und können sich hin und wieder nur mal ins Wasser fallen lassen, weil so heiß ist. Ja. Oder? Genau. Du machst aber Zivi. Ich weiß gar nicht. Ich habe lange Haare, da müsste ich eigentlich, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das heutzutage geregelt ist. Aber zur Not kann man ja davon ausgehen, dass Haare, selbst wenn die kürzer werden, auch wieder wachsen. Stimmt. Also insofern steht jetzt seiner Berufsmilitärskarriere nichts im Wege. Die Berufssoldaten nicht sowieso nicht. Schön. Werden, da wird man ständig versetzt. Naja, aber irgendjemand muss da die Freiheit am Hindukusch verteidigen. Ja, als er das gesagt hat, war mir klar, dass da nicht irgendwas nicht in Ordnung war. war dir klar, dass irgendwas nicht in Ordnung war? Der hat doch dann, wer war das, Struck oder so? Ja, Struck hat er wohl gesagt. Danach hatte er erstmal Herzinfarkt oder sowas. War schon klar, dass der Verstopfung hatte. Meinst du ja, dass die Lügen aufs Herz gehen oder was? Oder die unvorsichtige Bemerkung aufs Herz gehen? Ich habe jetzt gerade den Anschluss nicht ganz verstanden. Dass so unpräzise Bemerkungen, dass sie aufs Herz gehen? Ja, genau. Da, weil du gesagt hast, dass er ein Herzendings da gehabt hast, hat. Ja, vielleicht hat er auch einfach Verstopfung und dann kam so die Information vom Gehirn zum Mund nicht ganz an und er wollte vielleicht auch was ganz anderes sagen. Mein Lieber, du scheinst mir doch einen recht kritischen Blick auf die deutsche Politik zu haben. Ja, ich habe von meinem Deutschlehrer so einen Kabarettist, so eine CD von so einem Kabarettisten gekriegt und da kriegt man so das und von welchem Kabarett? Allgemein Politikwissen vermittelt, kann dann auch tolle Sprüche ablassen. Super. Steht dann so in so einer engagierten Jugendgruppe gut da. Ja, ja. Von welchem Kabarettisten denn? Volker Pispers. Ach so, ja, den kenne ich, glaube ich, sehr vom Sehen. Ja, vom Fernsehen, so ja. Ja, genau, Fernsehen. Fernsehen, genau. Ja, ist ja auch so eine Unterschichten-Freizeitbeschäftigung, oder? Kabarett? Nee, Fernsehen. Ja, das machen sie ja alle. Also die dumme Oberschicht steht im Fernsehen und die dumme Unterschicht sitzt vorm Fernsehen und guckt sich's an. Stimmt. Und der Rest ist irgendwie Arte. Na, der Rest ist da aber dann nur so 2% oder so, glaube ich. Wir wollen immer Arte sein, genau. Der Rest ist 2%. Ja, der Rest ist 2%. Genau, Blutalkohol. Felix! Guttner! Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich bedanke mich ebenfalls. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Und, nicht. Ansonsten haben wir jetzt mal einen halbautomatischen Anrufbeantworter, oder? Ja, tadellos. Das ist doch auch nicht schlecht. Genau, tadellos. Nichts gegen zu sagen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Ach, vorher hören wir aber wissen, dass das Leben ohne Oberlippenbart hart ist. Kuttner, das hier geht ab wie die Hölle. Das Leben ist hart ohne Oberlippenbart. asoziale Staat in die Zukunft. Na, das ist doch wohl falsch. Das ist doch wohl falsch. Hier, das ist es. Na, der kleine Ei, ich find's wahrscheinlich irgendwie, meine Ansage jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig, aber sie ist schon wichtig. Okay. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kuttner, ich bin's Wolle. Ich spreche jetzt wegen der Sendung, wegen der Trostsendung vom 10.10.2006. Und zwar jetzt wegen Trost. Ich war, ich bin jetzt schon seit ungefähr drei Wochen beim Zahnarzt oder Zahnärztin so ja. Und die hat mir heute die Kosten, wie nennt man Kostenvorschuss, gegeben, was ich an die Krankenkasse schicken muss. 19.000 Euro kostet, meine Zähne wieder in Ordnung zu bringen. Also nicht, dass ich das bezahlen muss, sondern ich weiß es nicht, Kronen aufsetzen, Brücken zu setzen und den Ehenzahn noch zum Leben erwecken und so weiter und so weiter. Und als ich das so gelesen habe, so 19.000 Euro sind ja nicht 19 Euro, wa? Ist schon ein bisschen heftig. Also 19.000, ich brauche Trost. Ja, der Trost, der müsste heute bei mir liegen. Ich war bisher bekennender Schalker. Die sind jetzt beim Gasunternehmen untergekommen. Da war es wohl mit Fußball. Ja, hallo, mein Name ist Frederik Mainz und ja, ich brauche Trost. Weil mich meine Freundin sozusagen verlassen hat, wegen dem anderen, wegen dem besseren. Hier rumlach, rumlöffel, steh, wer außen sitzt, der ist zu viel. Ich suchte Trost. Das ist halt so im Kapitalismus. Leinen lost, bleibe der Alte. Statt Kaviar, Pflaumenmus. Ich suchte Trost. Wie herrlich, ich mich entscheiden muss. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Das kann es ja, es hat ja Zeit. Was ich aber dir noch mitteilen wollte, da muss ich mich bei dir entschuldigen. Was heißt entschuldigen? Ich habe am letzten Mal in der Sendung eine Karte gewonnen, und zwar für die Volksbühne, für Love Lenin. Bloß dummerweise konnte ich nicht kommen, nicht weil ich besoffen war, sondern ich musste einen guten Kumpel trösten am Samstag. Und es hat sich so hingezogen, dass es bis mitten in der Nacht um 2 Uhr ging. Und es war wirklich kein Quatsch, was ich dir sage. Der hatte also eine schlimme Krankheit, zum Beispiel Streukrebs, ja? Ja, ich möchte mal zur Abwechslung etwas zu der politischen Großwetterlage sagen. Ich finde es vollkommen unmöglich, dass diese 5 Staaten, die für sich das Monopol genommen haben, dass sie die Kernwaffen, die Atomwaffen besitzen dürfen, und nun einfach jetzt so ein Theater machen, zum Beispiel wegen dem Iran. Die Staaten Indien und Pakistan, die haben sich einfach in diesen explosiven Club selbst hinein manipuliert, haben Atombomben gebaut, haben noch Raketen, haben vor aller Welt Versuche gemacht. Und weil Indien und Pakistan gute Beziehungen zu den USA unterhält, hat die sogenannte Weltgemeinschaft, die ja von den USA offensichtlich manipuliert wird, einfach akzeptiert, dass also Indien und Pakistan nun auch in diesem Kreis der Atomwaffenbesitzer drin sind. Aber der Iran, der noch gar keine Atomwaffen hat, da wird ein Fass aufgemacht, da wird gedroht, weil das sind doch völlig unhaltbare Zustände. Ach so, hast du schon mitgekriegt, Kuttner, dass ich jetzt heutzutage nicht mehr so viel trinke wie früher? Gut, ich wünsche dir noch was. Mach's gut, Kuttner. Ciao. Ja, hallo, ich bin's nochmal, der Frederik, und ich wollte auch noch Trost spenden. Ja, ich bin an alle Trost, die ihre Freundin verloren haben, aber auf die Frauen kann man sich sowieso nicht verlassen. Ich habe zu sagen, dass ich jetzt nicht akzeptiere, was momentan mit mir passiert und geschieht. Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Es heißt, in der allergrößten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Der Kaffee ist kalt, sprach die Baronin. Der Graf aber lächelte. Er hatte Arsen hineingetan. 3 Tage drauf starb der arme alte Arbeiter an akuter Nikotinvergiftung. Da fragte man sich unwillkürlich, war das nun Instinkt oder Überlegung? Ein anwesender Oberst meinte, es wäre enorm. Goodbye. up and down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Bad luck and trouble's my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't a bad luck, I wouldn't have no luck at all. No wine and women, it's all I crave. The big bad woman, they're gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Troubles been my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck. If it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Born under a bad sign. Born under a bad sign. Songs zur Prekarisierung, das war Cream, Born under Bad Sign. Under Bad Sign. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir telefonieren hier zum Thema unter. Also Situationen, in denen ihr schon irgendwie so präpositionell unter wart, unterwegs, Unterschicht, Unteroffizier, Unternehmer, unterlegen, unterdrückt, untergeben, untergewichtig, unter was weiß ich. Hallo, wer ist denn da? Ja, hi, hier ist Ralf. Hallo Ralf. Ja, servus. Steckt gerade das Radio oder soll ich das leider machen? Nee, geht. Also noch? Nee. Ja, noch ist okay. Noch ist okay, cool. Ich wollte mal dich was fragen, und zwar, was heißt eigentlich Unterschicht? Weiß ich auch nicht. Ja, ne? Das ist mal echt mal eine gute Frage, weil wer definiert Unterschicht und... Ja, du meinst es jetzt aber so kritisch wahrscheinlich, oder? Ach nee. Also weil es einen kritischen Begriff hat? Naja, Unterschicht sind wahrscheinlich Leute, die keinen, also, oder ihr meint, sind natürlich irgendwie Leute, die keinen Job haben, die kein vernünftiges Einkommen haben, die keine Zukunftschancen, Zukunftsaussichten haben, die Hoffnung aufzugeben haben, dass es noch besser werden könnte. Also sagen wir mal so, die meisten, die in diesem Land leben, dann ist es ja eigentlich die Mehrheit und somit wäre es keine Unterschicht mehr. Also wenn du sagst... Naja, jetzt darf ich dir mal dazu was sagen. Wieso ja? denn? Wieso wird dann keine Unterschicht mehr? Die Oberschicht dürfen, wenn das die meisten wären, dann wäre es keine Oberschicht oder was? Na, das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich meinte halt eben... Sind relativ viele Leute davon betroffen? Hä? Sind relativ viele Leute davon betroffen, meinst du? Ja, genau. Ja, nicht die meisten, sondern die, also jetzt sagen wir mal, so eine aktuelle Studie sagt, im Osten 25%, im Westen 4%. Sind jetzt nicht die meisten, sind aber natürlich irgendwie unerträglich viel, könnte man sagen. Yes. Ist eine hohe Zahl. Also gut, ich weiß nicht, ob es im Westen nur 4% sind, denn ich komme eigentlich aus dem Westen. Und bin jetzt aber nach Berlin die gezogen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung kommt auch aus dem Westen. Also insofern werden die nicht auch... Also nee, ich meine damit, ich habe im Westen lange Jahre gelebt. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung auch. Ja, gut. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie weltfremd die sind. Also ich denke mal, es gibt im Westen bestimmt genug Leute, die haben kaum Kohle. Waren ja mehrere Kriterien. Ich will die jetzt auch nicht alle aufzählen. Kann man ja, erscheint, glaube ich, demnächst als Buch. Kann man ja irgendwie, ist ja auch noch nicht, glaube ich, noch nicht so also öffentlich zugänglich, aber kann man irgendwie nachlesen. Ja, ist ja jetzt auch nicht ein Problem. Ja. Aber du sagst, es ist die Mehrheit. Fühlst du dich auch der Unterschicht zugehörig? Ich würde schon sagen, also ich fühle mich nicht der Unterschicht zugehörig, obwohl ich nur mit 400 Euro im Monat lebe. Aber eben warst du doch irgendwie fest davon überzeugt, dass es die Mehrheit ist. Also du fühlst dich besser als die Mehrheit. Ja, pass auf, was ich damit meine ist, für mich ist das irgendwie lächerlich, ja. Ich meine Unterschicht, Oberschicht. Es gibt bestimmt einige, die verdienen, sagen wir mal, 5.000 Euro im Monat und es gibt viele, die verdienen nur 1.000 Euro im Monat. Warum, also ich finde da keine Definierung jetzt. Ich wehre mich nur gegen... Du siehst da keinen Unterschied? Ich sehe den Unterschied ziemlich klar, 4.000 ja, Euro. Klar gibt es einen Unterschied und das sind natürlich ein paar tausend Euro. Was ich meine ist, mich nervt dieser Ausdruck Unterschicht, Oberschicht, Mittelschicht. Weißt du, ich meine, ja, weil kann ja sein, mich nervt doch. Also warte mal, dann kann ich aber sagen, mich nervt der Begriff Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Trotzdem ist es ja so, dass es irgendwie im Winter eher arschkalt ist und im Sommer eher warm. Ja gut, aber... kann man sagen, klar, die Begriffe, was sollen diese Begriffe, die sind doch ausgedacht. Aber trotzdem muss man sagen, naja, irgendwie im Winter ist es trotzdem ein bisschen anders als im Sommer. Ja, das stimmt natürlich, das ist richtig. Ja, und trotzdem, das ist ja mit den Begriffen Oberschicht, irgendwie ist Herrn Ackermann wahrscheinlich doch ein bisschen anders als irgendwie einen arbeitslosen Treckerfahrer im Vorort von Cottbus. Okay, ja, klar, der hat mehr Kohle und so. Aber er ist ja deswegen kein schlechterer Mensch. Das meine ich. Darum geht's halt. Wer sagt denn, dass jemand ein schlechterer Mensch ist? Ich würde sagen, Oberschicht ist der schlechtere Mensch. Ja, würde ich nicht unbedingt jetzt mal behaupten. Ja, würde ich aber unbedingt behaupten. Also würde ich sagen, trifft öfter zu als andersrum. Ja, klar. Ich meine, warum muss man denn die negative Wertung übernehmen? Die du da unterstellst, Unterschicht ist doch so abwertend. Das würde ich doch gar nicht sagen, das sind doch auch feine Menschen. Ja, warum soll ein Unterschicht abwertend sein? Warum soll es ein negativer Begriff sein? Okay, gut. Betrifft irgendwie die Mehrheit. Gut, und warum soll Oberschicht verduftet sein? Dann sagen wir es mal so, dann ist es vielleicht ganz, ja, deswegen sage ich ja, es ist doch eigentlich scheißegal, ob Unterschicht, Oberschicht oder so. Nee, eben nicht. Doch. Nein, das ist wieder Unterschied zwischen Sommer und Winter, ist nicht egal. Ja, und Winter hat auch seine Vorteile. Und Sommer hat seine Vorteile. Und Herbst hat seine Vorteile. Und Frühling hat seine Vorteile. Ja, und trotzdem ist es aber nicht alles dasselbe. Ja, siehst du, ich sag dir. Du willst sagen, es hat alles seine Vorteile, es ist kein Unterschied. Das stimmt aber nicht. Klar, hat alles seine Vorteile, trotzdem ist es ein Unterschied zwischen Sommer und Winter und zwischen Oberschicht und Unterschicht. Und ein gewaltiger Unterschied, ob du Hartz IV bist oder ob du 5.000 Euro im Monat verdienst. Du bist ein verdammt guter Rhetoriker. Nee, ich bin ja kein Rhetoriker, das ist einfach so. Ja. Okay. Die Wirklichkeit ist so rhetorisch. Ja. Im Winter ist ihm kalt. Das ist kacke. Und wenn man kein Hemd hat, dann ist es ein bisschen blöd im Winter. Alles klar. Oder kannst du sagen, Winter hat so seine Vorteile, aber er hat natürlich seine Nachteile, wenn man kein Hemd anhat. Ja, ist ein Scheiß. Okay. Und genau darum geht's. Ja, gut. Und du bist nun, was bist du denn nun? Ich bin ein guter Mensch und ganz unterschiedslos. Nein, was bin ich? Ich bin. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du anders bist als die anderen. Anders wie die anderen, bestimmt ein bisschen, ja klar, jeder ist anders. Ja, siehst du, auf jeden Fall willst du, jetzt bist du anders, aber den Unterschied zwischen Sommer und Winter siehst du nicht, aber bei dir, da sollen die Unterschiede gemacht werden. Unterschied, Oberschicht, Unterschied, nein, aber ich bin anders, ich bin ganz anders, ja, Oberschicht, Unterschied, ob 1000 oder 5000, also ich würde Sommer oder Winter, so hat seine Vorteile. Würde ich mich der Unterschied aber ich bin zuordnen. Anders, mein Hast Lieber. Wie? Und finanziell würde ich mich der Unterschicht zuordnen. Na, darum geht's ja nicht. Ja, gut, nee, wobei du gerade. Ich habe mindestens 4 oder 5 Kriterien in Anführungszeichen. Ja, gut, dann bin ich noch unterrichtet. Unterwegs bin ich sehr und das schon seit Wieso 10 Jahren. Unterwegs? Ich bin viel unterwegs, natürlich. Also, warten immer zwischen Arbeitsamt und Lidl und zu Hause oder was? Ich gehe arbeiten. Echt? Ja, klar. Ich gehe jeden Tag, also gut, ich gehe nur von 16 bis 20 Uhr arbeiten, aber ich gehe arbeiten. Und was machst du da? Ich arbeite im Vertrieb. Was heißt denn Vertrieb? Vertriebenenverband? Nein, so Schlesier. Ich muss Kunden beraten. Vertreiben. Ja, vertreiben, genau. Staubsaugervertreter. Na, sowas in die Richtung. Echt? Ja, klar. Was vertreibst du? Hässliche Zeitschriften? Hä? Nein. Ich arbeite in einem Callcenter. Ich möchte nicht weiter darauf hinaus. So, na, ich ja auch. Ja, also, ja, gut. Wisst ihr, von 22 bis 1 Uhr. Ja, also, ich weiß, wovon du redest. Scheiß Job, wa? Er muss dir irgendwelche Leute rein. Ja, ja, genau, ist hart. Über die anrufen, weil. Ja, ja, ist bitter, oder? Du auch, und freundlich sein. Ja, naja, ich kann es mir erlauben, hin und wieder mal große Klappe zu riskieren. Ja, du machst es aber auch ganz gut, muss ich schon sagen. Also Respekt. Ja, muss ich ja. Bist ja kein Dummer irgendwie, aber das kriegst du wahrscheinlich danke, auch nicht. Ey, danke, danke. Danke. Darf ich dich mal was fragen? Und zwar, du hast ich vorhin... Ich muss ja nicht antworten, aber fragen ja, oder du? Vorhin so ein sehr cooles Lied von mit so einem Typen mit französischem Ortstein. Ja, Charles Aznavour. Charles Aznavour, du lässt dich gehen. Ja, der war nämlich, das Lied hat mir sehr gut gefallen. Der war natürlich scheiße cool, oder? Meine Ex-Freundin und so. Und dann echt? Ja, wirklich. Dann bist du doch Unterschicht. Wenn es dein Lied ist, ja, und du daran an deine Ex-Freundin denkst, dann bist du Unterschicht. Ich bin absolut. Aber jetzt gewissermaßen kulturell definiert, nicht finanziell, kulturell. Meinst boah, du? Boah, ja, genau. Kulturell unterschiedlich. Ja, wenn du sagst, das ist. Wenn du sagst. Positiv oder negativ ansehen. Du darfst es ruhig als negativ ansehen. Echt? Wenn du sagst, das ist dein Song? Nein, ich meine nicht, das ist mein Song. Ich musste nur, also als ich den Song hörte, musste ich lachen und wollte, weil ich das geil fand, wie er das so, ja. Naja, es ist, gibt halt auch manche Frauen, die benehmen sich auch so. Oder vielleicht gibt es auch viele Männer, die sich so benehmen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja, also man sollte das jetzt nicht geschlechtsspezifisch. Ich wollte nur sagen, ja. Naja, wobei generell benehmen sich wahrscheinlich eher Männer so als Frauen. Insofern würde ich auch wieder einen Unterschied machen wollen, wo du keinen Unterschied siehst. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, dass ich das nicht sexistisch meine, sondern dass mir halt so gegangen ist mit einer Frau. Meinet ruhig sexistisch, wenn es stimmt. Ja, cool. Ich war jetzt so überrascht, bei dir durchzukommen, weil ich die ganze Zeit mal kurz angerufen habe und so und hast mich jetzt voll auf dem kalten... Und auf jeden Fall warst du volle Pulle drinne. Ja, ja. Ohne, dass du dich versiehst, wa? Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, cool. Jetzt bin ich auch, glaube ich, bald wieder raus. Was ich noch kurz erzählen wollte. Glaube ich auch, aber erzähl mal. Ist, dass ich eins sagen muss, weil du neulich irgendwie diese Wessi-Ossi-Geschichte hattest. Ich glaube, vor zwei Wochen oder so ging es bei dir um, ob jetzt Osten besser ist. Jetzt sag nicht, dass du keine Unterschiede machst. Nein, jetzt hör mir doch mal kurz zu. Ich bin aus dem Westen, ja, in den Osten emigriert. Okay. Ja. Aber frag mich nicht, warum. Warum? Du sollst mich nicht fragen, warum. Naja, es gab viele Gründe. Siehst du, du willst gefragt werden, sag doch, genau. In Berlin gab es halt bessere Arbeit und es ist eine coolere Stadt, sag ich mal so. Als Saarbrücken. Mhm. Weiß nicht, ob du Saarbrücken kennst. Nee. Ja, nee, siehst du, sag ich ja. Und was mir aufgefallen ist, also die schlimmsten Wessis sind die Westberliner. Jetzt hören die Westberliner nicht gerne. Ja, das ist weil mir die Wessis voll sind nämlich, egal. Weil, Wessis weil, sind auf, ja eigentlich Westberliner Begriff für Westdeutsche. Ja, nee, für mich, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, also ich wohne jetzt im Osten in Friedrichshain, da sind die Leute alle super locker. Gut, es gibt hier wenig Berliner, meistens sind Studenten oder so, aber... Oder Schwaben, genau. Ja, genau. Aber was ich wirklich brutal habe kennenlernen müssen, war so irgendwie, ich kam halt eben nach Charlottenburg, habe da dann gewohnt und habe da Leute kennengelernt. Und da war einer, der dann immer so gemeint hat, ja, er ist ja Berliner, West-Berlin und es gibt nur Berlin und West, West, West. Und ich meinte dann zu ihm, hör mal, du bist im Osten. Ist dir schon klar, geografisch liegt Berlin im Osten. Er ist Wessi. Und dann meine ich so, nee, du bist Ossi. Also wir haben uns dann wirklich lange, er hat es nicht eingesehen, heute noch nicht. Und für mich sind wir wirklich, also, naja. Du bist echt schon begabter Begriffsstreiter, oder? Ich? Ja, ja. Nee. Genau. München liegt ja westlicher als östlicher als Erfurt. Nee, wieso? Berlin ist doch im Osten. Ja, na, ich sag doch nur, München liegt östlicher als Erfurt. Ja. Geografisch. Ja, wirklich. Ja, schau auf der Karte, klar, schau auf der Karte nach. Klar, wahrscheinlich, da hast ist du bestimmt so. Recht. Ja. Aber da ich halt eben aus der Nähe von Frankreich komme und dann nach Berlin, für mich halt eben Berlin ist, liegt im Osten und ist da eigentlich. Wenn du nochmal in Berlin umziehen willst, dann würde ich dir Spandau empfehlen. Nee, dann bin ich ja nicht mehr in Berlin. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. So, dann machen wir hier nochmal mit, tja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt direkt so ein quasi Prekariats-Unterschichten-Song ist, aber der Vomit Express, also der sich schon irgendwie auf Kotzen bezieht, von Allen Ginsberg, scheint mir dann doch ein Song zu sein, der durchaus in die Sendung hier passt. Allen Ginsberg, Vomit Express. Ja. on midnight planes. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. You can take an ancient vacation, fly over Florida's deep blue end, rise up out of this madhouse nation. I'm going down with my oldest tender friend. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down to my suitcase pain. We know each other now 20 years. Seen murders and we wept tears. Now we're going to take ourselves a little bit of free time, wandering round the southern poverty climb. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down in the suitcase pain. Start flying with those poor old sick ladies. Everybody on the plane crowded and drunk and they're crazy. Flying home to die in the wobbly air. Wanted the cheapest fare. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. Land there, going on the airfield. I've never been there, except once walking around the airfield in the great wet heat. Walk out and smell that old mother load of shit from the tropics. Stomach growl love. Oh, friends, beware. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. Me and my friend, no, we won't even drink. And I won't eat meat. I won't fuck around. Gonna walk the streets alone. Cars all blink and wink. Taxis, buses, and U.S. gas all around. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. Touch their hands, kiss their heads, sing from the heart, maybe the four Buddhist noble truths. Existence is suffering, it ends when you're dead. I'm going down to Puerto Rico. Imagine that forest, vines get lost. Sit cross-legged and meditate on old love pain. Watch every old love turn to gold. I'm going down to Puerto Rico. Jungle rainbows, ants and men, brown legs walk around on the mud road, far from U.S. smog war again. Sit down, empty mind, vomit my holy load. I'm going down to Puerto Rico. Walk the streets in chalk, smoke some grass and eat me some cock. Kiss the mouth of the sweetest boy I can see, who shows me his white teeth and brown skin joy. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express.

Es gibt schon so viel und es wird immer mehr. Und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Es gibt Raschis gegen Schüchternheit, es gibt Witze, die sind spitze. Es gibt Filme und Videos, die gegen die Sonne schützen. Es gibt den großen Lauschangriff, es gibt Oliven so groß wie Melonen. Es gibt Pillen gegen Doofheit, es gibt extreme Situationen. Es gibt schon so viel und es wird immer mehr. Und wir können alles kaufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Sie sagen, für das Glück ist es nie zu spät. Es wartet zwischen Wirklichkeit und Realität. Das Geld liegt auf der Straße, so große Haufen. Aber am besten ist immer noch saufen, saufen, saufen. Saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken. Saufen, saufen, saufen und die Kinder Bier holen schicken. Dankeschön. Merci. Sami van Dunn. Vielen Dank. Merci. Den Ball vergönnen wir ihm, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Basics heißt die dazugehörige CD von Fanny van Dunn. Wir telefonieren ja so ein bisschen über Untersituationen. Wenn ihr irgendwie schon mal unter wart, untergewichtig, unterschätzt, unter Offizier, unter Nehmer, unterlegen, untergeben, unter vier Augen, unter Deck, unter Haltungskünstler, dann könntet ihr entweder den halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 Potsdam 70 97 330. Oder euch ihr erwenden. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, wer bist du denn da? Hallo? Hallo, ja, wer bist du denn? Hallo, das ist Thorsten. Hallo, Thorsten. Hallo. So, du wolltest jetzt über deine spezifischen Untererfahrungen reden. Ja, wollte ich. Ja, das ist schön. Welche Kategorie von Unter trifft denn jetzt auf dich besonders zu? Unteroffizier wahrscheinlich nicht. Das ist so schade. Darüber hätte ich mich sehr gefreut, wenn heute mal ein Unteroffizier und ein Unternehmer und gewissermaßen über die Schwierigkeiten irgendwie unter zu sein berichten hätten. Aber du bist wahrscheinlich auch unterfinanziert, unterlegen, untergeben, unterschätzt, unterdrückt. Also ich bin unterfinanziert, was das Taschengeld angeht. Ja, wie alt bist du denn? 16. Wie viel Taschengeld kriegst du? 25 Euro. Im Monat, in der Woche, im Tag, Monat. Im Jahr? Im Monat. Ja. Aber Fahrkarten musst du dir davon nicht kaufen. Und Schulheftchen auch nicht. Doch. Und die Knusperschnitte, echt? Also Schule, nee, also Fahrkarten. Fahrkarten. Ja, weil ich fahre ja meistens zu meinem eigenen Zweck. Aber eine Monatskarte hast du dann doch? Nee. Warum denn nicht? Weil ich nicht so oft fahre. Ich fahre ja lieber mit dem Fahrrad. Das ist ja besser für die Umwelt und für die Gesundheit. Ach so, ne, aber besser als öffentlicher Nahverkehr ist das jetzt nicht unbedingt, oder? Ja gut, wenn es draußen kalt ist nicht, aber sonst versuche ich schon, das Fahrrad zu nutzen. Ja, gut. Nee, ich meine jetzt, was die Umwelt betrifft. Immerhin ein Fahrradweg will ja auch erstmal gebaut werden. Ist ja auch wieder wertvolle Naturfläche betoniert oder asphaltiert. Naja, Trampelpfad. Ah ja, gut. Naja, dann geht's. Okay. Unterfinanziert. Noch? Gibt's noch irgendeine spezifische Form von unter... Ja, ich war schon untersucht worden. des Öfteren. Meistens nichts Gescheites rausgekommen. Nichts rausgekommen. Nichts Gescheites rausgekommen. Du bist rausgekommen. Nee, doch. Schon mal rausgekommen, aber nichts Gescheites. Ja, ja, ist klar. Gut, also das sind jetzt aber auch deine wesentlichsten Untererfahrungen. Ja, sonst. Ja, irgendwie... In einem Verein bist du nicht, wo man sagen könnte, mal lange Zeit Unterschriftführer gewesen oder irgendwie Unterkassierer, Unterortsgruppenkassierer oder so? Nee. Nee. Nee, nee. Ach, das ist aber eigentlich schade, wa? Ja, manchmal bin ich noch unterlegen. Ja, wem denn? Das kommt ganz drauf an. Also meistens bin ich in naturwissenschaftlichen Fächern unterlegen, weil ich da keine Ahnung habe. Und zwar deinen Mitschülern meinst du jetzt? Meinen Mitschülern, meinen Lehrern. Ja. Komme ich mir mal vor, wie bei der Polizei. Ich werde was gefragt und weiß von nichts. Ja. Ja. Hast du denn so Polizeierfahrung? Fast. Was heißt denn fast? Ich konnte ja entkommen. Ich bin an einem Polizeirevier mit dem Fahrrad und Licht vorbeigefahren, abends im Dunkeln. Und konntest entkommen? Was? Und konntest entkommen? Ja, ich bin einfach dann an so zwei Pullern vorbeigefahren und dann war Schluss für den Polizeiwagen. Unglaublich. Ja. Nicht schlecht, mein Lieber. So ist das. Ja, was soll ich sagen? Also würde ich mal sagen, danke ich dir sehr für deinen Anruf. Gleichfalls. Okay, schöne Nacht noch. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Hallo, hallo, wer ist denn da? Hier ist der Peter, Unternehmer. Hallo. Du bist Unternehmer? Ja. Ehrlich? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Na, was für ein Unternehmer denn? Die haben nicht so einen guten Ruf in Deutschland. Naja, ich bin Kleinunternehmer. Ganz Kleinunternehmer? Hast du so einen Lebensmittelkiosk, wo der... Versuchst du die anderen Unterschichtler mit so wie heißt es, süßer Feigling und Büchsenbier zu versorgen? Nee, ich arbeite gerade. Ach so, echt? Was machst du? Naja, ich habe einen Blog- und Event-Service. Ich arbeite für Movie und Entertainment. Was für ein Service? Ein Blog- und Event-Service. Was ist denn ein Blog-Service? Na, ich arbeite in der Filmindustrie. Ach so. Und treibe mich nachts auf den Straßen rum, wenn die nicht am Drehen sind. Und was machst du da? Na, das Equipment bewachen zum Beispiel. Ach so. Also so klassischer... Muss man mein Auto leiser machen irgendwie hier? So Security-mäßig. Naja, so ungefähr. Klingt jetzt aber nicht so sehr nach Event, muss ich mal ehrlich sagen. Ach, wieso? Klingt auch nicht nach Filmindustrie. Also ich meine, wenn es drauf ankäme, würdest du jetzt aber auch eine Palette Drainagerohre bewachen. Wenn es bezahlt wird, warum nicht? Ja, wenn es bezahlt wird, meine ich schon. Ja. Aber du bist jetzt hauptsächlich dafür für Film da. Ich bin hauptsächlich für Film da. Ja, hast du und treibe mich so, also in Berlin, rund um Berlin und manchmal sehr im Ausland rum. Und dann sieht das denn aus? Dann stehen ja drei Film-LKWs? Naja, da stehen auch manchmal ein paar mehr. Und du behältst die dann aber scharf im Auge? Und ich behalte die scharf im Auge und sehe zu, dass nicht alles durchgeparkt wird, wenn die nächsten Morgen kommen und dann noch ein bisschen Platz haben. Ah ja. Das ist dann aber auch so das Entscheidende und das Eigentliche. Das ist meistens so. Naja, ich fahre manchmal mit LKWs ins Ausland oder sowas. Ja. Hast du denn auch Angestellte? Kommt drauf an. Kurzzeitangestellte vielleicht manchmal. Ach so, aber du würdest dich als Unternehmer begreifen? Naja, ich betreibe ein Unternehmen. Ja, aber wäre man, sagen wir mal, als Unternehmer, sollte man dann nicht noch ein paar Unternommene haben? Also so, ansonsten bist du jetzt... Es wäre schön, wenn die Auftragslage schöner wäre. Ja, wenn die Auftragslage schöner wäre, wäre man Unternehmer. Und wenn man Geld hat, ist man reich, wa? Ja, also nicht gerade. Nee, ist klar. Also du bist eigentlich dann wahrscheinlich eher selbstständiger, würde ich mal sagen. Ich bin selbstständig, ja. Ja, aber nicht, also im Grunde nicht... Unternehmer. Echt? Na, selbstständig bin ich auch, fühle mich aber eher nicht wie Unternehmer, sondern eher auch wie Prekariat. Naja. Oder? Sind doch immer sehr prekäre Arbeitsverhältnisse, in denen wir uns befinden. Naja, gut, klar, wenn man einen Auftrag annimmt, muss man schon ein bisschen den Leuten... Ja, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, einen Auftrag zu kriegen, oder? Das ist jetzt schwieriger da dran, ja. Ja, einen Auftrag annehmen ist nicht schwer. Einen Auftrag ablehnen ist auch nicht schwer. Einen Auftrag kriegen ist schwer. Einen Auftrag kriegen ist schwer, ja. Das ist die eigentliche Kunst. Aber man wurschtelt eben so und hofft, dass das nächste Jahr immer wieder besser wird. Ihr habt denn schon Jahre, die besser waren? Also das letzte Jahr war auf jeden Fall wesentlich besser wie dieses Jahr. Ach so, dann ist dieses Jahr auch nicht besser geworden. Und dieses Jahr war es nicht so schön. Trotzdem, du wahrscheinlich schon letztes Jahr gehofft hast, dass dieses Jahr besser wird. Ja, aber letztes Jahr habe ich noch ganz gute Beschäftigung gehabt. Trotzdem, letztes Jahr besser war. Ja. Da hatten wir noch ein paar ganz nette Produktionen. Ei. Schöne. Zum Beispiel bei dem Elementarteilchen war ich letztes Jahr reichlich mit dran. Also es war ganz gut gewesen. Ja. Ach, und da fühlt man sich dann so im Film aber auch gleich verbunden, oder? Naja, also das ist auf jeden Fall so eine Branche für sich, möchte ich mal sagen. Wo man da ein bisschen die Schminke... Nee, ich meine jetzt den konkreten Film, wo man ein Schminkköfferchen bewacht hat, Da hat man dann auch ein Verhältnis zum Film selbst. Ja, ich sehe auch öfter im Sat 1 so Produktionen, die ich gemacht habe, also wo ich mitgemacht habe und sowas alles. Die ich gemacht habe, klingt echt gut. Naja, wo ja. Ich mitgemacht habe. Also na, da hast du ja wieder einen scheiß Film gemacht, mein lieber Freund. Kriegst du sowas auch ab und an mal zu hören? Ja, wenn man so mal so im Bekanntenkreis und oh, was ist denn, mal kicken und war nicht so doll, sagen manche denn und oh. Manche sagen wieder, war ja toll gewesen. Und dann also, fühlt sich aber auch ein bisschen scheiße, wenn die sagen, der Film war nicht so gut, den du ja, bewacht hast, oder? Ich bin ja kein Schauspieler. Ja, ja. Na, aber immerhin hast du den Film bewacht und auch irgendwie mit ermöglicht. Ja, logisch. Ja, ja. Aber ist doch nicht schlecht, wenn man seine Arbeit oder die Fertigprodukte nachher im Fernsehen sieht. Das ja. Ist doch was Lustiges. Unternehmer. Mensch, so als Security-Typ könntest du ja, hättest du ja auch mal schön Unteroffizier gewesen sein können. Um Gottes Willen. Wieso? Was heißt um Gottes Willen? Na, also ich bin ein eingefleischter West-Berliner. Ja. Ich bin froh, dass ich nie irgendwo zum Bund musste oder so. Ach so. Also ich glaube, bist ich du denn in West-Berlin geboren oder bist du irgendwie aus der westdeutschen ich Provinz? Ich bin Spandauer. Ich frage ja nicht weiter nach. Ist okay, ist alles klar. Wenn ich den Froschfresser da gehört habe, genau. Dann ich dreh ab. Du bist Spandauer. Genau. Wie der Froschfresser vorhin sagte, ja, der ja. Versteht das nicht mit den West-Berlinern. Ne? Genau, ich habe ihm ja den Umzug nach Spandau empfohlen, hat aber auch schnöde zurückgewiesen. Kommt drauf an, ob er über die Seuchenmatte bei uns kommt. Ja. Ach so. Ist klar. Okay, ich danke dir sehr für den Anruf. Alles klar. Gut. Tschüss. Mensch, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir hier schnell mal ganz kurz, weil ich wollte unbedingt nämlich noch, weil sie gestern nämlich Geburtstag hatte und 68 geworden wäre, wenn sie nicht irgendwie in Ibiza oder weiß ich wo auf Mallorca vom Fahrrad gefallen wäre und sofort tot gewesen wäre, Nico spielen. Hallo? Ah, gut. Hallo? Hallo. Ja, wolltest du jetzt auch schnell mal was jetzt so was unter aller Sau erzählen? Ja, so ein bisschen. Na, dann erzähl mal. Was soll ich dir das jetzt erzählen? Oder? Na, wem denn sonst? Was ist denn jetzt los? Wer bist du überhaupt? Na, wo hast du angerufen? Ach so, du bist ja, weil ich höre dich gerade noch anders quatschen. Das war, ist jetzt schon 2 Minuten her, dass ich mich mit einem anderen unterhalten habe. Ehrlich? Na, dann habe ich hier so ein Time irgendwas. Den Time-Tunnel. Genau. Ja. Ja, von wo ich bin unterbelichtet. Alles ich jetzt, dunkel. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ja. Wieso ja. Alles dunkel? Ja, alles ganz dunkel. Hast du Licht ausgemacht oder was meinst du? Mm-mm. Sondern? Nee, die Kerze ist an, aber trotzdem dunkel. Warum denn? Hast du Sonnenbrille auf? Auch nicht. Was denn? Alles dunkel. Die Sonne scheint nicht. Stimmt. Genau, jetzt nicht. Ja. Und ja. Das wolltest du jetzt hier schnell mal kurz zum Schlechtesten geben. Genau. Das ist dir gelungen. Mhm. Da danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, tschüss. Von wo hast du angerufen? Aus L.E. Aus L.E., ah ja. Ja, ja. Ja, ja, ist klar. Okay, tschüss. Hallo? Ja, Kutner, du wirst Nico spielen, wa? Ja. Hast du die Platte aber dabei? Ja, hab ich. Hause ruf. Mach ich. Okay. Na, was willst du spielen für ein Stück? Na, Lied von den einsamen Mädchen. Oh, super. Wolle. Du? Ach, wieso hast du meine Stimme erkannt? Weiß ich auch nicht. Weil, ne, die hat so eine spezifische Färbung und. Wunderschöne Schallplatte hast du dabei. Wunderschöne Platte habe ich dabei, genau. Bitte spiel Nico, bitte. Okay, mach ich Wolle. Bitte darum. Tschüss, schöne Nacht noch. Tschüss, dir auch. Ja, danke. Nico, Lied von den einsamen Mädchen. See here. weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Mund